Du wunderbarer Meister, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal bewiesen hast, dass du uns so, so sehr liebst. Dass du möchtest, dass niemand verloren geht. Dass du möchtest, dass niemand krank ist. Durch deine Wunden, Jesus, ist uns Heilung geworden. Herr, wir danken dir, dass du nicht eindeutiger deinen Willen hättest beweisen können, uns zu heilen, Herr. Oh, den Nöten unserer Körper abzuhelfen. Halleluja. Wir danken dir. Bleib dran. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen hier. Durch den Heiligen Geist. Danke, dass du deine Wunden in unserer Mitte lebendig machst, Herr. Durch deine heilende Gegenwart, Herr. Danke, dass du deine Liebe in unserer Mitte lebendig machst. Durch deine heilende Wirksamkeit, Herr. Oh, diejenigen, die die Ärzte aufgegeben haben heute Morgen, Herr, berühre du sie mit deiner Kraft, Herr. Strecke deine Hand aus zu Zeichen, zu Wundern, zur Heilung, zu machtvollen Taten. Ah, oh, wir danken dir. Ah, oh, wir danken dir. Und wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin und wir sagen, Herr, du sollst hier freien Raum haben, Herr, zu tun, was du möchtest, Herr. Heiliger Geist, wir geben dir vollen Freiraum zu tun, was du möchtest. Und wir sagen auch, Herr, für alles, was geschieht, Herr, für jedes Wunder, für jede Heilung, für jede Befreiung, geben wir dir die Ehre, Herr Jesus. Wir geben dir die Ehre, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Lobpreisteam, bleibt einfach, wo ihr seid. Bleibt einfach, wo ihr seid. Halleluja. Ich empfinde wirklich, wie der Heilige Geist uns ruft, wirklich in diese Wolke der Herrlichkeit mehr und mehr hineinzugehen. Oh, hier sind Menschen, die sind hierher gekommen mit Bewegungseinschränkungen in den Beinen. Du kannst nicht richtig laufen. Ich habe gesehen, jemand ist hier mit Stock oder Krücken. Und du wirst heute ohne Stock oder Krücke hier nach Hause gehen. Halleluja. Halleluja. Einige sind hier, die Gehprobleme haben. Ich möchte einfach im Namen Jesus, weil ich glaube, dass er jetzt Menschen mit Gehproblemen heilt. Und ich möchte dich jetzt im Namen Jesus auffordern, einfach ganz bewusst in diese Wolke der Herrlichkeit hineinzugehen. Wenn du Gehprobleme hast, dann komm einfach hier nach vorne, so wie du halt laufen kannst, oder lass dich halten oder wie auch immer, aber komm hier nach vorne in diese Wolke der Herrlichkeit gerade jetzt hinein. Auch wenn du auf der Empore bist und du hast Gehprobleme, komm einfach hier nach vorne in diese Wolke der Herrlichkeit hinein. Halleluja. Halleluja. Die anderen können ruhig auch hier vorne bleiben, das ist kein Problem. Aber wenn du irgendwie Geheinschränkungen hast, stellt euch einfach hier vor. Stellt euch einfach hier vor. Halleluja. Wir bewegen uns in diese Wolke der Herrlichkeit. Indem du nach vorne kommst, bewegst du dich. Bewegst du dich in diese Wolke der Herrlichkeit hinein. Oh, von Jesus und der Heilige Geist berührt dich. Schau ganz auf ihn. Schau jetzt nicht auf Menschen, schau nicht, was um dich herum passiert, sondern schau auf ihn. Da ist die Wolke der Herrlichkeit. Er hat mir gezeigt, dass Menschen mit Gehproblemen von hier weggehen werden. Ohne diese Gehprobleme. Menschen vielleicht mit Gehhilfen werden diese Hilfe nicht mehr brauchen. Kommt einfach ganz nach vorne, wenn euch das betrifft. Halleluja, bewegt euch hinein, einfach in diese Wolke der Herrlichkeit. Halleluja. Und das Heilungsteam, ich bitte einfach das Heilungsteam, kommt ihr bitte hier nach vorne, hierher. Und wir wollen einfach ganz kurz einfach, wir wollen für jeden Einzelnen hier, der hier mit Gehproblemen, ich glaube, dass heute keiner, der mit Gehproblemen gekommen ist, wieder so nach Hause geht, wenn du jetzt einfach in diese Wolke der Herrlichkeit ganz bewusst hineingehst. Und wir wollen dir dienen. Und das Heilungsteam wird ganz kurz fragen, was das die Ursache dieses Gehproblems ist. Und dann werdet ihr gemeinsam diese Heilung und dieses Wunder aktivieren, gerade jetzt. Heilungsteam, kommt bitte alle nach vorne. Alle, die vom Heilungsteam sind, bitte jetzt nach vorne kommen. Halleluja. Und geht auf die Leute zu. Geht auf die Leute zu. Halleluja. Wie gesagt, nur Menschen mit Gehproblemen. Alle anderen, ihr begegnet Jesus gerade jetzt am Platz oder da, wo ihr steht. Aber ich habe den Eindruck, wir sollen gezielt jetzt wirklich Gehprobleme, gegen Gehprobleme gehen. Wir sollen gezielt Gehprobleme attackieren in dem Namen Jesus, Vater. Und wir setzen jetzt frei in dem Namen Jesu Christi, Herr, dass dieser Bewegungsapparat ganz neu jetzt in die Ordnung Gottes kommt. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wo hast du Gehprobleme? Im Fuß. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Welcher? Beide? Operation am Fuß. Und deswegen kannst du nicht richtig hüpfen oder springen oder so. Okay, und auch nicht richtig laufen. Okay, in der Hüfte ist auch ein Problem. Halleluja. Oh, lass uns wirklich die Herrlichkeit Gottes in Anspruch nehmen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass diese, darf ich da drauf? Wir danken dir, Herr, dass diese Gelenke jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Befehle Hüftgelenke jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In dem Namen Jesus, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen Jesus. Halleluja. Heilungsteam, handelt im Glauben mit den Leuten. Nicht nur Hand auflegen, sondern gleich im Glauben Ausschau halten nach der Heilung. Lasst sie laufen, lasst sie etwas bewegen, was sie vorher nicht bewegen konnten. Handelt gleich im Glauben. Halleluja, in dem Namen Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Herr, wie wenn es diese Operation nie gegeben hätte auf deinem Fuß, in dem Namen Jesus. Danke Vater für deine Kraft, Herr. Danke, dass Fußgelenke in die Ordnung Gottes kommen, Kniegelenke in die Ordnung Gottes kommen, gerade jetzt. Empfang es, empfang es, empfang es, empfang es. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und jetzt beweg mal das Körperteil, beweg mal das Körperteil. Halleluja, das war Probleme gemacht. Hat. Tut mal etwas, das vorher nicht funktioniert hat. In Jesu Namen, bitt mal mit deinem Fuß, bitt mal mit deinem Fuß. Ja, genau. Ja, dann tu mal, was du vorher nicht konntest. Bewegst du? Ja, genau. Okay. Ach so. Ja, tu mal was, genau. Ja. Alles lange. Okay. Okay. Das heißt, du musst es länger testen. Du hast Metall drin. Hey, gestern hatten wir mehrere Wunder mit Metall. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Seine Kraft ist am Wirken. Halleluja. Wo sind bereits Leute, die jetzt besser laufen können als vorher, die sich besser bewegen können als vorher bei dir? Halleluja. Danke, Jesus. Wo noch? Finger fangen wir mit der Hand. Checkt es jetzt. Macht es jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Jesus. Ha? Und jetzt ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Knieheilung. Waren am Knie die Probleme? Sag nochmal kurz. Am Knie? Am Knie, ich hatte Probleme und jetzt alles ist gut. Jetzt ist alles gut. Spring mal ein bisschen, ja, hüpf mal ein bisschen. Ja. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Beweg du mal weiter, weil du musst es ja länger testen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Hier ist ein Knie geheilt worden. Was ist bei dir passiert? Du hattest dich auch gemeldet? Auch Knie. Halleluja. Knie ist besser geworden. Halleluja. Danke, Jesus. Beweg einfach das, was du vorher nicht bewegen konntest. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wo war bei dir das Problem gewesen? Schmerzen im Knie. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, bewegt euch einfach in diese Herrlichkeitswolke hinein. Schau auf Jesus. Schau nicht auf dein Problem, sondern schau auf Jesus. Schau auf die Herrlichkeit Gottes. Au, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Jetzt beweg's nochmal. Okay. Ist es jetzt? Ist es leichter, oder? Ha? Leichter? Ha? Das ist mal so und mal so. Das heißt, du musst es über längere Zeit testen. Halleluja. Danke, du testest es auch weiter. Danke, Jesus. Ha? Wo? Dein Fuß. Okay. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Du machst meine Füße den Hirschkühen gleich in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass mal sehen, lass mal sehen. Wer hat alles? Bewegungseinschränkung beim Laufen. Und jetzt ist es weg. Bei dir besser. Halleluja. Bei dir auch. Danke, Jesus. Hier auch. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Wink mal mit der Hand, wenn sich bei dir was verändert hat. Bei dir auch. Danke, Jesus. Hier auch. Halleluja. Überall. Da hinten auch. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus hier. Halleluja, erste Herde hier auch. Ha? Was ist passiert? Okay, dann test es. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Tritt heraus aus deiner Sicherheitszone. Oh, tritt heraus aus deiner Sicherheitszone. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du mit der Krücke gekommen bist, dann tu mal die Krücke weg. Und geh mal einen Schritt im Glauben. Es sind Leute da, die dir helfen. Halleluja. Tu mal etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, in Jesu Namen. Du musst dich bewegen. Du musst hineingehen. Du musst hineingehen. Halleluja. Halleluja. Komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. Komm mal her. Wow, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du bist mit der Krücke gekommen. Halleluja. Mit zwei Krücken sogar. Und jetzt kannst du laufen. Halleluja. Danke, Jesus. Beweg mal weiter. Beweg mal weiter. Mach mal eine Gasse hier. Mach mal eine Gasse. Lauf mal so schnell du kannst. Lauf mal so schnell du kannst. Halleluja. Mach mal eine Gasse hier. Lauf mal so schnell du kannst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Wow, das war. Halleluja. Es waren zwei Krücken, die sie hatte. Und jetzt kann sie ohne Krücken so flott hier vorne hin und her laufen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn anbeten. Oh, lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn anbeten. Einschränkung hast, irgendwo in deinem Körper, dann gerade jetzt beweg dich in diese Wolke der Herrlichkeit. Streck dich jetzt aus. Streck dich jetzt aus nach dieser Heilung. Streck dich jetzt aus nach diesem Wunder. Halleluja, in Jesu Namen. Vater, wir befehlen, Gelenke jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen, rheumatischen Erkrankungen jetzt zu weichen. Wir befehlen, Arthrose rauszukommen aus Gelenken. In dem Namen Jesu Christi. Wir befehlen, Frozen Shoulder Syndromen jetzt geheilt zu sein. In dem Namen Jesu Christi. Wir befehlen, Wirbelsäulenproblemen jetzt geheilt zu sein. In dem Namen Jesus. Skoliose sich zu strecken. Wirbelsäulen sich zu strecken. In dem Namen Jesu Christi jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass es durch deinen Körper durchgehen. Hände, die sich nicht richtig bewegen konnten. Finger. Gelenke. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus. Befehle ich jetzt sämtlichen Bewegungseinschränkungen jetzt zu weichen, sämtlichen Schmerzen jetzt rauszugehen aus den Körpern. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Hüpfe, wenn du vorher nicht hüpfen konntest. Renn, wenn du vorher nicht rennen konntest. Lauf Treppen hoch und runter hier im Haus, wenn du vorher nicht Treppen laufen konntest. Tu einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Jetzt in Jesu Namen, heb deinen Arm, wenn du vorher deinen Arm nicht heben konntest. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jesus, wir geben dir die Ehre, Halleluja. Oh Jesus, oh Jesus, wir danken dir. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir, Jesus. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Lass mal sehen. Wer von euch hat ja irgendeine Bewegungseinschränkung oder einen Schmerz irgendwo im Körper bei der Bewegung? Und jetzt stellst du fest, dass es ganz weg ist oder zumindest zu 80% verschwunden ist. Dann streck einfach mal deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Streck mal deine Hand weit aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Streck deine Hand aus, wenn es bei dir ist. Da hinten 8, 9, okay, hier 10, da oben 11, auf der Empore 12, 13, 14, 15, Halleluja, überall im Raum. Danke, Jesus. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Wenn du diese Schmerz- oder diese Bewegungseinschränkung länger als 3 Monate hattest und jetzt ist es ganz verschwunden, dann komm einfach mal ganz schnell nach vorne und gib einfach Zeugnis von dem, was passiert ist. Wenn du diesen Schmerz oder diese Bewegungseinschränkung mindestens 3 Monate hattest und jetzt ist es ganz verschwunden, dann komm einfach jetzt schnell nach vorne und gib Zeugnis von dem, was passiert ist. Auch wenn du auf der Empore bist, komm einfach ganz schnell nach unten und gib Zeugnis von dem, was passiert ist. Einfach erzähl, was passiert ist. Hier, komm einfach zu mir, hier zum Mikrofon und erzähl, was passiert ist. Okay, wer möchte Zeugnis geben? Halleluja, was ist passiert bei dir? Ja, Polyneuropathie. Ja, und ist hier mindestens 40% besser geworden. Aha. Das heißt, du hattest, du bist mit zwei Krücken gekommen und hattest du Schmerzen beim Laufen, oder? Ja, du hattest Schmerzen beim Laufen. Und es kommt durch Polyneuropathie. Ja, und durch meine Hüfte. Ich habe hier 17 Operationen. Eigentlich. 17 Operationen in der Hüfte. Ja. Wow. Und jetzt sagst du, und jetzt läufst du ja hier. Ja. Okay, das heißt, es ist deutlich besser deutlich geworden. Besser es geworden. Ist deutlich besser geworden. Das heißt, du kannst wieder ohne die Krücken laufen. Ja. Halleluja. Oh, da glauben wir, dass dieser Geist der Polyneuropathie besiegt ist und dass sämtliche Symptome vollständig verschwinden, du neu gekräftigt wirst, auch in deinen Muskeln und wieder rennen kannst in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Jesus. Wer möchte noch Zeugnis geben, was passiert ist? Was bei dir passiert? Also ich habe seit über einem Jahr Schmerzen in den Füßen beim Laufen, ans geschwollene Knöchel. Geschwollene Knöchel. Ja, okay. War da irgendwas, ein Unfall oder was? Nein. Aber Fußgewölbe. Okay, Fußgewölbe war und, ein Problem. Und Empfindungsstörungen. Okay. Und jetzt hat jemand für mich gebetet. Ja. Jetzt meine ganzen Beine sind ganz heiß und ich kann mich wieder gut bewegen. Halleluja. Danke, Jesus. Und keine Schmerzen mehr. Nein. Danke, Jesus. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Danke, Jesus. Halleluja. Ich freue mich für dich. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Krebs vor 20 Jahren. Und Krebs vor 20 Jahren? Gehirntumor. Und Gehirntumor. Seitdem hatte ich eine motorische Störung in der kompletten rechten Seite. Okay. Und heute in diesem Raum der Herrlichkeit, habe ich eine deutliche Besserung erfahren. Halleluja. Preis sei Gott dafür. Halleluja. Sag mal, was konntest du nicht machen vorher? Was konntest du vorher nicht machen? Also das konnte ich fast gar nicht machen. Du konntest nicht die zu den Fingern so hin. Diese Feinmotorik. Genau. Und es geht jetzt wieder. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wir sagen, Vater, in dem Namen Jesus, sämtliche Folgen dieses Hirntumors, was auch immer da in dem Körper zerstört worden ist, in Jesu Namen, kommt zu 100% zurück in die Ordnung Gottes. Danke, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Du wolltest auch Zeugnis geben? Was ist bei dir passiert? Letztes Jahr habe ich einen Unfall gehabt. Du hattest einen Unfall? Schulter gebrochen. Drin. Ich kann jetzt zwar meinen Arm so wieder hochbewegen, nicht mehr dahinter, aber Besserung. Was konntest du nicht machen? Sie hatte eine Platte im Oberarm, genau, eine Metallplatte. Und was konntest du deswegen nicht tun? Ich konnte meinen Arm nicht mehr so hochbewegen, jetzt geht's. Wow, Halleluja, danke Jesus. Amen, Halleluja. Danke Vater, in Jesu Namen, Herr, wie wenn es diesen Unfall nie gegeben hätte. In Jesu Namen. Halleluja. Am Montag hast du Termin. Preis den Herrn, er lässt es vom Arzt neu untersuchen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wer möchte noch Zeugnis geben? Du hattest etwas länger als 3 Monate und jetzt sind die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkungen weg. Komm einfach noch schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Was ist bei dir passiert? Ich habe den Tumor in der Nebenniere und du hast mir gestern den ersten Teil schon weggenommen und jetzt ist rechts und links noch nicht angeglichen, aber ich komme im Stück für Stück näher und ich kann wieder stehen. Was ist angeglichen? Du kommst rechts und links, die Seiten waren ganz versetzt, ganz verschoben. Ah, das ist durch die Schmerzen oder durch die Probleme. Und durfte nicht mehr laufen und nicht mehr gehen. Du durftest nicht mehr laufen? Nein, ich saß auch im Rollstuhl und ich kann wieder stehen. Und jetzt kannst du wieder stehen und wieder laufen? Mein Herz schlägt jetzt auch wieder. Das war bei 13%, ist jetzt bei 55%. Halleluja, danke Jesus, Amen. Danke Vater für diese Wunderwirksamkeit. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass sie dieser Tumor zu 100% auflöst und dass dieser Körper zu 100% zurückkommt in die göttliche Ordnung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich sehe gerade im Geist, jemand hatte vor einigen Wochen oder Monaten einen Hörsturz gehabt und das seither ist das mindestens ein Ohr so dumpf. Aber Gott möchte heute Morgen dich berühren und dieses Ohr öffnen. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Ha? Okay, hier ist jemand. Ich hatte es hier in diesem Bereich auch. Ich glaube, da ist jemand hier auch in diesem Bereich bei dir. Nee, nicht dein Sohn, nicht stellvertretend, sondern wer ist hier? Da hinten, ja? Okay, komm her. Weil ich hatte es hier auf dieser Seite. Halleluja, danke Jesus. Du hattest einen Hörsturz. Komm schnell. Du hattest einen Hörsturz in dem Ohr? Hä? Du hattest einen Hörsturz gehabt? Nee, keine. Wer ist es mit dem Hörsturz? Ich hatte diesen Hörsturz. Wer ist es mit dem Hörsturz? Du hattest einen Hörsturz. Wann hat... Und hörst jetzt da nur dumpf, oder? Ein bisschen dumpf, genau. Okay, auf dem einen Ohr. Ja. Okay, Vater, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt diesem Hörsturz, sich abzuwickeln in dem Namen Jesu Christi, wie wenn es es nie gegeben hätte. Ohr, komm zurück in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Sämtliche Teile drumherum, links, rechts, überall in dem gesamten Ohrbereich, komm zurück in die Ordnung Gottes, jetzt in Jesu Namen. Jede Dumpfheit verschwindet jetzt in dem Namen von Jesus. Jesus, frei und los. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn du hier im Raum bist und du hast irgendwo Schwerhörigkeit in deinen Ohren, in einem von deinen Ohren, leg einfach die Hand auf die Stelle, wo die Schwerhörigkeit war. In dem Namen Jesu Christi befehlen wir, sämtlichen Ohren jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In Jesu Christi Namen. Überall, wo Dumpfheit war, wo Schwerhörigkeit war, in dieser Herrlichkeit, wir sagen, löse dich auf. Taubmachende Geister in Jesu Namen, raus hier aus diesem Raum. Heilende, wunderwirkende Kraft hinein in deine Ohren. In dem Namen von Jesus. Jetzt. Yes. Halleluja. Halleluja. Jetzt nimm mal die Hand weg. Schüttel mal deinen Kopf. Halleluja. Und dann schnipp mal an deinen Ohren, so wie du es kannst. Oder lass jemanden schnippen, einfach zum Vergleich, wenn es in einem Ohr war. Und schau einfach, was sich verändert hat. Halleluja. Schau einfach, was sich verändert hat. Halleluja. Danke, Jesus. Wie ist es bei dir? Ist gut. Ist gleich hier wie da. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hat noch festgestellt jetzt gerade, ich weiß, manche sagen, kannst du nicht sofort testen, die musst du erst, wenn du in der Ruhe bist oder so testen, aber wer hat jetzt gerade noch festgestellt, dass sich das Ohr geöffnet hat oder dass du besser hörst, du merkst zumindest, dass es lauter ist, soweit du es jetzt testen kannst, bei dir, Halleluja, bei wem noch? Bei dir da hinten auch, bei wem noch? Halleluja, da hinten auch, danke, da hinten auch, danke Jesus, Halleluja, auf der Empore ist da, ja, da hinten ist auch jemand auf der Empore, wo sich das Ohr geöffnet hat. Vater, wir danken dir für alle diese geöffneten Ohren, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Kommst du mal noch kurz nach vorne und erzählst kurz, was passiert ist, komm du mal kurz und erzähl mal, was passiert ist. Halleluja, Halleluja, Jesus, wir geben dir die Ehre. Was ist bei dir passiert? Also ich habe normalerweise Tinnitus. Aber ich habe einfach den Eindruck, als ich losgelassen habe, dass es klarer ist. Du hörst jetzt klarer. Ja, genau. Halleluja, das ist aufgegangen. Ja, genau. Danke, Amen. Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass auch dieser Tinnitus nicht mehr wiederkommt. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. Halleluja, Father. Wir danken dir, Herr, für alle die, die du jetzt bereits geheilt hast von Bewegungseinschränkungen, Laufeinschränkungen, Höreinschränkungen. Danke, Herr, dass du auch alle die berührst. Gerade jetzt, ich hatte noch den Eindruck, das sind Menschen, du hast eine Augenkrankheit und die Ärzte können nichts machen oder nur durch eine Operation kann etwas gemacht werden. Ja, das kann auch nicht korrigiert werden durch eine Brille. Und deswegen ist deine Sehstörung einfach auf deinen Augen. Wenn dich das betrifft, leg einfach mal gerade jetzt die Hand auf deine Augen oder auf das Auge, das es betrifft, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Oh, und schau auf die Herrlichkeit. Schau auf das Licht der Herrlichkeit. Leg deine Hand auf das Auge oder die Augen und schau auf die Herrlichkeit Gottes. Oh, und sieh die die Hand von Jesus, die sich ausstreckt zu dir hin und dir seine Heilung jetzt gibt. Gerade jetzt seine Heilung gibt. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus empfange jetzt deine vollständige Heilung. Jede Netzhaut hier in diesem Raum, die perforiert war oder getrübt war oder abgelöst war, jede Makula, die abgelöst war, jede Krankheit der Augen, in dem Namen Jesus, kommt jetzt in die Ordnung Gottes zurück. In Jesu Namen, da ist die heilende Kraft, da ist die heilende Kraft. Empfange sie. Lass deine Hand auf der Stelle, lass deine Hand auf der Stelle. Ich zähle bis drei und wenn ich bis drei gezählt habe, dann nimmst du die Hand weg und schaust einfach ins Licht, weil dann kannst du es am besten testen, was sich verändert hat, ob der Schleier weg ist, ob die Punkte weg sind, ob die Perforierung weg ist, was auch immer die Einschränkung des Gesichtsfeldes. In Jesu Namen empfang deine Heilung jetzt. Eins, zwei und drei. Nimm die Hand weg, schau ins Licht. Nimm die Hand weg und schau ins Licht und schau, was sich verändert hat. Halte Ausschau nach deiner Heilung. Halte Ausschau nach deiner Heilung. Bei manchen ist es so, du hältst Ausschau und währenddessen merkst du, wie die Punkte weggehen oder wie die Blitze weggehen oder wie der Schleier weggeht. Während du einfach Ausschau hältst, merkst du, dass es sich verändert. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Wer merkt, dass sich bei ihm etwas verändert oder verändert hat? Gerade jetzt an den Augen, dass du klarer siehst. Streck einfach mal deine Hand aus. Wenn du sagst, jawohl, ich sehe jetzt klarer, dann streck einfach deine Hand aus. Ja, da ist jemand, Halleluja, wo ist noch jemand? Muss man selber hier, da ist jemand, drei, da hinten vier, Halleluja, wo ist noch jemand? Du merkst, du siehst klarer, deine Augen sehen klarer, oder da auch fünf, danke Jesus, Halleluja, da hinten sechs, Halleluja, danke Jesus, halte Ausschau. Manche Dinge gehen gerade jetzt weg, während du Ausschau hältst, geht es weg. Halleluja, ist noch jemand auf der Empore, du merkst deine Augen, du hattest eine Augenkrankheit, aber du merkst, deine Augen werden klarer. Halleluja, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja, Halleluja. Oh, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Halleluja, Halleluja. Wer von denen, die gerade jetzt erlebt haben, dass du siehst jetzt klarer, du hattest dieses Problem schon seit länger als drei Monaten und jetzt merkst du, das Problem ist verschwunden auf deinen Augen. Komm einfach mal ganz schnell nach vorne und erzähl Zeugnis. Erzähl einfach, was passiert ist, ganz schnell. Du merkst, du hattest seit mindestens drei Monaten dieses Augenproblem und jetzt ist es weg. Komm einfach ganz schnell nach vorne, ja? Komm. Erzähl, was passiert ist. Halleluja. Bei mir war es seit ein paar Jahren eine extreme Lichtempfindlichkeit. Lichtempfindlichkeit? Ja, dass ich nicht mal das Licht. Du konntest nicht ins Licht schauen. Ja. Und da kann ich jetzt. Da war es ja gut, dass ich jetzt gesagt habe, schau ins Licht. Ja. Halleluja. Das heißt, du hast jetzt ins Licht geschaut und was ist? Es blendet mich nicht und schmerzt mich. Es blendet dich nicht mehr und schmerzt dich nicht mehr. Nee. Halleluja. Danke, Vater, für diese Heilung. Halleluja. Halleluja. Hat noch jemand, der da jetzt gerade Zeugnis hat, einfach was bei den Augen passiert ist? War das länger als drei Monate? Bei manchen war es vielleicht kürzer. Bei dir, ja? Okay. Und jetzt ist es verschwunden. Lass hören, was ist bei dir passiert. Ich hatte schon ganz lange Zeit immer schwarze, wandernde Punkte, ja, im Auge. Die sind jetzt weg. Die sind jetzt weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Er öffnet die Augen, er öffnet die Ohren, er macht die Lahmen gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mir Jesus mal die Ehre. Halleluja. Ja, dann helfe ich. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Seine heilende Kraft ist hier. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Halleluja. Halleluja. Oh, lass uns noch einmal singen. His name is Jesus. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. Überall im Raum sind immer noch Wunder passieren. Ach, wenn deine Sache nicht aufgerufen wurde, nimm einfach diese Herrlichkeit für dich, ergreif es und geh da einfach hinein in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Halleluja, streck dich aus im Glauben. Halleluja, streck dich aus im Glauben. Streck dich aus im Glauben. Oh. Manche empfangen gerade jetzt noch ihr Wunder. Oh. Sein Name ist Jesus. Im Rollstuhl. Er wollte aufstehen. Du wolltest aufstehen aus dem Rollstuhl. Du wolltest aufstehen in Jesu Namen. Empfang seine heilende Kraft. Empfang seine heilende Kraft. Er hat darum gebeten, dass er aufstehen darf. Halleluja. Halleluja. Empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. Jesus streckt seine Hand zu dir auf. Stärke seine Beine, stärke seine Knochen, stärke seine Wirbel, stärke seine Knie, stärke seine Füße, gerade jetzt, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. Arbeitet einfach mit ihm und fragt ihn, was er tun möchte und was er tun kann, aber arbeitet mit ihm. Halleluja, streck dich aus, streck dich aus. Auf dieser Seite wird gerade jetzt eine Gebärmutter berührt. Was ist ein Problem mit deiner Gebärmutter? In Jesu Namen, streck einfach ganz schnell deine Hand aus. Streck einfach ganz schnell deine Hand aus. Ja, in Jesu Namen. Empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. Oh, durch die Laserkraft Gottes, die alles durchdringt, die jede Zelle durchdringt. Empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, göttliche Ordnung in deinem gesamten Unterleib jetzt, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jemand ist hier noch in diesem Bereich und das ist so wie ein Schraubstock an deinem Kopf noch. Und obwohl wir schon gegen Schmerzen gebetet haben, ist es noch nicht weggegangen. Ich glaube, dass es eine dämonische Macht ist. Du hast wirklich starke Kopfschmerzen. Vielleicht, das haben die Ärzte gesagt, Migräne oder was, aber es ist wie so ein Schraubstock einfach an deinem Kopf. Wen betrifft es hier in diesem Bereich? Wie so ein Schraubstock an deinem Kopf. Komm einfach schnell, wenn du hier in diesem Bereich bist, du hast diese starken Kopfschmerzen, komm einfach schnell auf mich zu. Komm einfach schnell auf mich zu. Ich habe es hier irgendwo in diesem Bereich gesehen. Kann auch ein bisschen dann. Okay, in Jesu Namen. Oh, in Jesus' Name. Bei dir. Jetzt gerade aktuell dieser Schraubstock, sage jetzt in dem Namen Jesu, ich befehle dieser dämonischen Macht, die dich quält, jetzt zu verschwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Komm raus jetzt in Jesu Namen. Gelöst, frei und los. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, Halleluja. Er gibt dir Sieg über alle deine Feinde. Er gibt dir Sieg über alle Mächte der Finsternis. Komm, tanz mal ein bisschen. Er möchte, dass du wirklich Sieg in Anspruch nimmst über diese Mächte der Finsternis. Er tanzt auf dem Haupt seiner Feinde. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jesus. Wie ist es mit den Schmerzen? Wird's leichter? Geht's runter? Es löst sich vollständig in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, in Jesu Namen. Es löst sich jetzt. In Jesu Namen. Was war bei dir? Ich habe eine Krebsgeschichte von 25 Jahren. Ja. Ich habe ein Tinnitus und auch ein Doppelblick. Okay. Und das ist wie ein Schraubstock, der mich auch am Arbeiten. Okay. In Jesu Namen. Dieser Schraubstock löst sich jetzt. Diese Macht der Finsternis, wo der Feind dein Leben angegriffen hat, du Geist des Todes, der Zerstörung. Raus aus diesem Kopf jetzt in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, die Kraft Gottes geht ganz durch deinen Körper durch. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich möchte auch noch predigen heute Morgen. Aber Gottes Kraft ist so stark am Wirken. Gottes heilende Kraft ist so stark am Wirken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt für ihn nachher weiterbeten, aber jetzt gehen wir einfach auf den Platz, weil ich möchte einfach nur das Wort Gottes predigen. Halleluja. Halleluja. Also nehmt eure Plätze ein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. So, Gott ehrt dein Glauben. Gott ehrt dein Glauben. Halleluja. Und er wird dich stark machen. Er wird dich stärken. Halleluja. Vertraue ihm, schau auf ihn. Er ehrt dein Glauben. Wie ein Kind vertraust du ihm. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir das Pult ein bisschen mehr in die Mitte dann stellen? Könnt ihr den Stuhl ein bisschen zur Seite, weil sonst, genau. Halleluja. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nicht so laut im Hintergrund die Musik, bitte. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Wow, die Gegenwart Gottes ist schon so stark da. Halleluja. Halleluja. Nimm einfach noch mal ein bisschen auf. Nimm noch mal ein bisschen auf. Also da ist Erfrischung auch in seiner Gegenwart. Da ist Freude in seiner Gegenwart. Da ist Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Da ist neues Leben. Weißt du, er belebt dich in seiner Gegenwart. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke dir, Herr. Halleluja. Gott hat vor etwa 12 Jahren, ist es etwa her, oder vielleicht auch schon 13 Jahre, hat Gott zu mir sehr klar durch einen sehr eindrücklichen Traum gesprochen, den ich nie vergessen habe. Und ich habe darüber auch in meinem ersten Buch geschrieben, weil dieser Traum, den buchstabiere ich seither durch in meinem eigenen Leben. Und mir wird immer mehr bewusst, wie genau Gott wirklich in diesem Traum den Nagel auf den Kopf getroffen hat, weil er hat in diesem Traum zu mir gesprochen darüber, wie man sozusagen als Christ in der Spur bleibt. In der Spur bleibt. Das heißt, in diesem Traum habe ich eine Frau gesehen, die, ich glaube, dass es die Frau Weisheit war, die kommt in der Bibel ja auch vor, Frau Weisheit. Und es war eine Frau, und die hat zu mir gesprochen und hat gesagt, es gibt 3 Schlüssel, um in deinem Leben als Christ nicht, ich sag mal, nicht zu fallen oder nicht zu versagen, nicht vom Weg abzukommen. Ja, es gibt 3 Schlüssel, um in der Spur zu bleiben, sozusagen, mit anderen Worten. Es gibt 3 Schlüssel, um, man könnte es auch so sagen auf Neudeutsch, 3 Schlüssel, um gut drauf zu bleiben, zu jedem Zeitpunkt. Und gut drauf zu bleiben bedeutet auch, dass auch dein Körper Gesundheit behält. Amen. Das heißt, ich glaube, diese 3 Schlüssel sind auch Schlüssel, um auf die Dauer in göttlicher Gesundheit zu gehen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Ich sage nicht, dass es nur das Einzige ist, worauf es ankommt. Aber ich sage, zumindest es sind wichtige Schlüssel, um auf unserem Leben als Christ auf der Spur zu bleiben. Und diese 3 Dinge, die sie mir gesagt hat, diese Frau Weisheit im Traum, sie hat wirklich ihren Finger in mein Gesicht reingesteckt. Es war kurz bevor wir aufgewacht sind, es war wie ein Wurm. Sie hat ihren Finger in mein Gesicht reingesteckt und hat auf Englisch zu mir gesprochen, hat gesagt, es gibt 3 Schlüssel, um nicht zu fallen. Hat gesagt, das erste ist Demut, das zweite ist Glaube und das dritte ist gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben leben. Amen. Und die Mischung macht das Rezept sozusagen. Ja? Die Mischung macht das Erfolgsrezept. Alle drei gehören zusammen, mit anderen Worten. Aber ich möchte heute Morgen, weil Gott hat es mir gesagt und er hat in den letzten Wochen da auch schon zu uns als Gemeinde immer wieder gesprochen, und ich möchte deswegen heute Morgen diesen dritten Punkt mir vornehmen und zu dir darüber sprechen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch für unsere körperliche Gesundheit, auch für unsere Heilung, auch für unser Leben in Freiheit, auch in der Seele, es ist wichtig, dass wir entschieden sind und tatsächlich darauf achten, dass es auch passiert in unserem Leben, dass wir gemäß dem vollen Potenzial, das Gott in unser Leben hineingelegt hat, leben. Amen. Epheser 2, Vers 10 ist eine Schlüsselstelle. Ich liebe diese Stelle, da heißt es, denn wir sind sein Gebilde, heißt es in der Elberfelder, aber man kann auch übersetzen, ich glaube, die Message oder irgendeine andere Übersetzung übersetzt so, denn wir sind sein Meisterwerk. Sag mal, ich bin sein Meisterwerk. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist sein Meisterwerk. Wir sind Gottes Meisterwerk. Und jetzt sagt er weiter, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, er sagt hier in Christus Jesus, ja, wenn wir in Christus Jesus sind, dann haben wir damit die Voraussetzung, erstens die Voraussetzung dafür geschaffen, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für unser Leben zu leben. Nämlich wir sind in Christus Jesus geschaffen. Wir sind bereits geschaffen. Die Voraussetzung ist geschaffen. Wir sind geschaffen, um in guten Werken zu leben. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und wenn die Bibel sagt gute Werke, dann meint sie damit göttliche Werke. Weil Jesus hat gesagt, nur einer ist gut, nämlich Gott. Amen. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Werke, die irgendein Mensch für gut hält, sondern es sind Werke, die im Angesicht Gottes, im Angesicht der Ewigkeit einen Unterschied machen. Es sind Werke, die zählen in den Augen Gottes. Und wir sind geschaffen zu diesen guten Werken. Das heißt, wir haben in Christus Jesus, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben, dann erfüllen wir alle Voraussetzungen dafür, um in diesen guten Werken zu gehen, die Gott vorher bereits bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist das Zweite. Wir haben erstens die Voraussetzung erfüllt. Amen. Jesus hat die Voraussetzung erfüllt. Halleluja. Zweitens, wir haben die Verantwortung. Amen. Weil wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, wir haben immer noch die freie Entscheidung, in ihnen zu wandeln oder nicht in ihnen zu wandeln. Aber wir haben nicht nur die erfüllten Voraussetzungen, sondern wir haben auch die Verantwortung, in dem zu leben, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Weißt du, nichts und niemand kann die Bestimmung Gottes in deinem Leben verhindern, außer du selber. Das ist so wichtig. Amen. Ja, sagst du, ja, der Teufel will meine Bestimmung verhindern. Ja, das will er. Aber das kann er nicht, wenn du es nicht zulässt. Wenn du dich entscheidest, nein, ich werde gemäß dem vollen Potenzial Gottes für mein Leben leben. Ich werde all das ausschöpfen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Egal was kommt, egal was ist. Jesus hat es gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Mit anderen Worten, ich meine, wie wichtig ist Speise für deinen Körper? Schon relativ wichtig, oder? Sagst du, ja, ich faste. Ja, die Frage ist, wie lange du es durchhältst. Ja. Irgendwann ist Speise wichtig. Spätestens nach 40 Tagen hat Jesus gehungert. Bei mir wird es schon ein bisschen früher beginnen mit dem Hunger. Amen. Also du brauchst Speise. Amen. Speise ist lebensnotwendig. Jesus hat gesagt, meine Speise ist, also lebensnotwendig für mich ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es ist lebensnotwendig. Du kannst dein Leben verkürzen, indem du nicht in deiner Bestimmung lebst. Du kannst dein Leben verkürzen, du kannst auch Krankheit in dein Leben einladen, indem du dich nicht entscheidest, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Das ist möglich. Halleluja. Ich gebe dir ein paar biblische Beispiele, oder gebe dir mal ein biblisches Beispiel zum Anfang. David. David war ein Mann des alten Bundes, aber er war auch in Christus Jesus, weil er hatte eine Offenbarung von Jesus, zwar nicht als Name Jesus, das gab es noch nicht im alten Bund, aber er hatte eine klare Offenbarung auf Jesus hin, das kannst du in den Psalmen sehen, da kommt Jesus überall vor, er hatte eine klare Offenbarung von Jesus und er hatte eine Bestimmung von Gott, er war berufen von Gott, er ist damit ein Vorschatten für jeden von uns im neuen Bund. Er hatte die Bestimmung, König zu sein von Israel. Er hatte die Bestimmung, die Kriege Israels gegen seine Feinde zu führen. Ja, so wie wir nicht im Natürlichen, sondern im Geist die Bestimmung haben, das Reich Gottes auszubreiten, so hatte er im Natürlichen die Bestimmung, das Volk Israel groß zu machen. Das war seine Bestimmung. Und er ging in diesen vorher bestimmten Werken bis zu einem Tag, in 2. Samuel, Kapitel 11, wo es heißt, wenn du nachliest, 2. Samuel Kapitel 11, da heißt es, es war wieder die Zeit, als Krieg war. Das heißt, es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. David blieb zurück. Er war an einem Punkt seines Königtums angekommen, seine Macht war gefestigt und er sagte jetzt mit anderen Worten, jetzt lass mal die anderen machen. Ich habe meine Kriege gekämpft, jetzt lass mal die anderen machen. Hast du schon mal solche Gedanken gehabt vielleicht? Also vielleicht nicht, wenn du sehr jung bist, dann vielleicht nicht, aber naja, vielleicht auch. Vielleicht hast du gesagt, na, mach doch euren Dreck alleine, weil dich irgendjemand geärgert hat. Es kann schneller kommen, als du denkst. Ja. Warum David nicht ins Feld gezogen ist, wissen wir nicht. Das steht nicht da, ob er sich geärgert hatte oder was er immer oder einfach nur faul war, geworden war. Einfach nur ein bisschen bequem geworden war. Wir wissen es nicht. Aber er blieb in Jerusalem. Und dann heißt es, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Und dann, ich lese jetzt nicht die ganze Story vor, aber dann wird David richtig gemein. Mit anderen Worten eigentlich, er bringt oder er lässt letztendlich ihren Mann zu Tode kommen, damit er die Frau heiraten kann. Und das ist tatsächlich nicht so gut in den Augen Gottes. Amen. Und dann kommt Gericht auch auf sein Haus, da das Kind stirbt und so weiter. Und der Prophet prophezeit ihm auch Schwierigkeiten in seiner Familie, in der Zukunft und so weiter. Also das war ein massiver Einschnitt im Leben von David. Amen. David fiel, in dem Fall moralisch, David fiel moralisch. Warum fiel er moralisch? Ich glaube ganz einfach, du kannst es auf diesen Punkt zurückführen, weil er nicht sein Potenzial ausgelebt hat, weil er sich entschieden hat, einfach sozusagen den Ball ein bisschen flacher zu halten, es ein bisschen sich bequem zu machen und nicht das zu tun, wozu Gott ihn wirklich berufen hatte. Amen. Kannst du sehen. Umgekehrtes Beispiel. Hier habe ich ein Buch, das über eine Frau Gottes geht. Es ist interessant, vorher Svetlana im Lobpreis sagte mir, sie sieht die Wolke der Zeugen und den ersten, den sie gesehen hat, war John G. Lake. Das ist interessant, gestern Abend noch, bevor ich eingeschlafen habe, habe ich noch in einem Buch von John G. Lake über Heilung gelesen. Und dann sagt sie, und sie sieht eine Frau und sie weiß nicht, wer diese Frau ist, aber es ist eine Frau mit großer Kühnheit und Autorität, die mächtige Wunder wirkt. Und ich habe zu ihr gesagt, kann es sein, dass es diese Frau ist hier auf dem Buch? Das ist nämlich Maria Woodworth Etter, eine Generalin Gottes, die gewaltige Zeichen und Wunder gesehen hat in ihrem Dienst. Sie hat 80 Jahre gelebt hier auf der Erde, ist eine Vorläuferin des übernatürlichen Heilungsdienstes schon im 19. Jahrhundert. Die hat schon 1880, 90 schon in ihren Versammlungen in Sprachen geredet. Noch bevor es überhaupt eine Azusa Street gab, hat mächtige Zeichen und Wunder erlebt. Und Gott hatte sie berufen zu diesem Dienst. Und bevor sie in diesen Dienst hineingegangen ist, hat sie sehr schwierige Zeiten in ihrer Familie gehabt. Sind nämlich fast alle ihre Kinder sind frühzeitig gestorben. Und es hat sie so niedergeschlagen, dass sogar ihre Gesundheit massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das heißt, sie schreibt hier in ihrer Biografie, sie schreibt hier, alle diese traurigen Ereignisse hatten meine Gesundheit tief erschüttert und ich war dem Tode nahe. Ja. Aber sie hatte den Ruf Gottes auf ihrem Leben und Gott sprach zu ihr, was sie tun sollte. Aber die Krankheit hinderte sie natürlich massiv. Sie war dem Tod nahe, sie war unendlich schwach. Und sie sah vor sich das Werk, das Gott ihr gegeben hatte zu tun. Und sie schreibt hier, ich fühlte mich schwach wie ein armes Würmlein angesichts der Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte. Die Rettung unsterblicher Seelen schien meine Kräfte weit zu übersteigen. Mit anderen Worten, sie hat gezögert, in ihre Berufung hineinzugehen. Sie hat gezögert, Ja zu sagen zum Ruf Gottes auf ihrem Leben, weil sie die Begrenzungen gesehen hat. In dem Fall ihre körperlichen Begrenzungen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und Gott hat einen Ruf auf dein Leben gelegt, aber du siehst die Begrenzungen. Vielleicht sind es bei dir nicht körperliche Dinge, die du siehst. Vielleicht sind es bei dir finanzielle Gründe, berufliche Gründe, familiäre Gründe. Du siehst irgendetwas um dich herum oder sagt, oh, das hindert mich daran, in die Berufung Gottes reinzugehen. Gott hat eigentlich zu dir gesprochen, was deine Berufung ist, aber du siehst auf die Begrenzung. Das hat Maria eine Zeit lang getan, Maria Woodworth Etter, eine Zeit lang getan, aber dann schreibt sie, dann kam der Augenblick, vielleicht kommt heute bei dir der Augenblick, dann kam der Augenblick, oder es ist der Augenblick heute für dich, dann kam der Augenblick, entweder ein festes Versprechen abgeben oder aber sterben. Und ich sagte Gott, ich wolle es versuchen. Ich würde in den Dienst gehen, zu dem er mich berufen hat, wenn er mich ganz gesund macht. Und dann heißt es, unverzüglich wurde ich völlig wiederhergestellt. Unverzüglich wurde sie völlig wiederhergestellt. Und sie ging dann in den Dienst und sie hat begonnen ihren Dienst. Und sie wurde 80 Jahre alt. Sie hat bis 80 hat sie gedient in diesem Dienst. Mächtig gedient. Und sie ist 1924 gestorben und hat tausende von gewaltigen Wundern erlebt. Halleluja. Aber hätte sie diese Entscheidung nicht getroffen, also an dem Punkt, wo es ihr körperlich am schlechtesten ging, du glaubst vielleicht heute, dass dein körperlicher Zustand dich daran hindert. Du schaust auf deinen körperlichen Zustand, du siehst nur den körperlichen Zustand. Ich sage, das ist eine Lüge, dein körperlicher Zustand kann dich nicht daran hindern, die Berufung Gottes zu erfüllen. Selbst wenn er dich nicht sofort heilt, kannst du trotzdem Schritte gehen in deine Berufung hinein. Amen. Und ich glaube, das ist so entscheidend wichtig, weißt du, wenn wir wollen, wenn wir in göttlicher Gesundheit gehen wollen, wenn wir wollen, dass es unserem Körper gut geht, dann ist es wichtig, dass wir in unserer Bestimmung leben. Und dann ist es wichtig, dass wir die Begrenzungen, die zwischen unseren beiden Ohren sind, entfernen. Amen. Die Begrenzungen des Denkens. Weißt du, Gott hat dich nicht zu etwas berufen, was dir möglich ist. Glaub den Witz nicht. Gott hat dir nicht zu etwas berufen, was dir möglich ist. Er hat nicht gesagt, das ist dir möglich und das darfst du tun. Nein, er hat gesagt, mir sind alle Dinge möglich und dem Glaubenden, wenn der mir vertraut, der in Abhängigkeit von mir geht, dem ist alles möglich. Amen. Mit anderen Worten, dir ist alles möglich, wenn du ihm vertraust. Jesaja 54, Vers 2 bis 3. Da spricht Gott zu einer Frau, die also prophetisch ist ein Zeichen natürlich für Israel. Er spricht eigentlich zu Israel, aber er spricht sie an als eine Frau, die unfruchtbar war. Ja, also eine Frau, mit anderen Worten, die frustriert war, weil nichts ging in ihrem Leben. Ja, das Wichtigste im Alten Testament für die Frauen war, dass sie Kinder kriegten. Wenn sie kein Kind kriegten, dann waren sie eine schlechte Frau. So war das damals. Ja, weil der Messias musste geboren werden. Preist den Herrn, dass der Messias gekommen ist. Amen. Halleluja. Amen. Aber er spricht Gott, der Prophet Jesaja im Namen Gottes, spricht Israel, das Volk Israel an, wie eine unfruchtbare Frau. Und er sagt zu ihr, juble, du Unfruchtbare. Die erste Reaktion der Unfruchtbaren ist, warum soll ich jubeln, ich bin doch unfruchtbar. Aber Gott sagt, juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze. Setz noch mal einen drauf. Die keine Wehen gehabt hat, jauchze. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mit anderen Worten, schau nicht auf deine Umstände. Egal wie deine Umstände sind, egal was noch nicht ist in deinem Leben. Gott hat ein Potenzial in dein Leben gelegt. Wage es nicht, unter deinem Potenzial zu leben, nur weil das noch nicht so ist und weil das noch nicht so ist und weil die Umstände noch nicht passen. Wenn du wartest, bis alle Umstände passen in deinem Leben, wirst du nie starten. Amen. Wenn du auf den perfekten Tag wartest, also ich warte auf den perfekten Tag für meine Berufung. Ich weiß nicht, was für dich der perfekte Tag ist. Also für mich wäre vielleicht der perfekte Tag, wenn ich morgens aufstehe, ich mache die Tür auf und da steht ein Engel mit leuchtendem Gewand und sagt, Georg, hier sind die vorbereiteten Werke. Komm mit mir, ich bin mit dir, die Kraft Gottes ist mit dir. Ich fühle keinen Schmerz, ich fühle kein Symptom, nichts, keine komischen Gedanken, der Teufel ist weit weg. Der perfekte Tag. Amen. Wie viele von euch wissen, dass dieser Tag vielleicht nie kommt? In der Ewigkeit, ja. Aber da sind die vorbereiteten Werke auch erledigt. Amen. Also du musst jetzt hineingehen. Amen. Und deswegen sagt er, juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus, jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, du Schwabe. Ich weiß nicht, das steht in der Georg-Karl-Übersetzung. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen besitzen oder beerben und die verödeten Städte besiedeln. Mit anderen Worten, es gibt keine Grenzen für das, was Gott durch dich tun will, wenn du ihn tun lässt. Amen. Ja, da könnte ich mal noch ein lauteres Amen hören. Ja. Es gibt, auch hier auf der Empore, auch für euch, es gibt keine Grenzen für das, was Gott durch dich tun kann, wenn du nicht zulässt, dass du hier zwischen deinen beiden Ohren dich begrenzen lässt. Amen. Das gilt auch für die, die über Livestream zuschauen übrigens. Halleluja. Ja, über Livestream passieren auch Wunder. Halleluja. Jetzt gestern kam eine Frau zu mir und sagte vor ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, kam gestern in den Heilungsräumen, erzählt sie mir das Zeugnis, und sagt, ich war über Livestream dabei und ich hatte, ich glaube, sie hatte Schmerzen und Probleme im Bauchbereich und es hing zusammen irgendwie mit einem inneren Narbengewebe, das da war. Und sie schaute zu über Livestream und das erste Wort der Erkenntnis, das ich hatte, war, Gott löst Narbengewebe auf. Und in dem Moment hat sie gespürt, dass was passiert ist und seither sind diese Probleme verschwunden und alles ist wie weich hier vorne. Halleluja. Also auch über Livestream ist Gott am Wirken. Denk nicht zu gering von dem, was Gott tun kann. Das sind Wunder für dich vorbereitet. Halleluja. Es gibt keine Grenzen für das, was Gott tun kann. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt keine Grenzen für das, was Gott in deinem Leben tun kann. Halleluja. Weißt du, wenn Markus 9,23 sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und wenn Matthäus 17, Vers 20 sagt, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, also das kleinste damals bekannte Saatkorn, wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, so wirst du zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird dir unmöglich sein. Das hört sich für mich nicht nach begrenzten Möglichkeiten an in unserem Leben. Amen. Oder wenn 1. Johannes 5, Vers 4 sagt, hey, dies ist der Sieg, der sogar die ganze Welt überwunden hat, unser Glaube. Das hört sich für mich nicht nach begrenzten Möglichkeiten an. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da ist kein Limit. Weißt du, was dich limitieren will, sind zum Beispiel die Umstände. Das Schauen auf die Umstände. Die Umstände sind gar nicht das Problem, sondern dein Schauen auf die Umstände ist das Problem. Dein dich beeinflussen lassen von den Umständen. Ja, das geht ja nicht und das kann man ja nicht machen. Aber vielleicht will Gott genau das. Vielleicht ruft Gott dich genau da. Ich habe es vor, ich weiß nicht mehr, wann es war, wo ich darüber gepredigt habe, vor 2-3 Wochen oder keine Ahnung, wann es genau war. Auf jeden Fall habe ich darüber gepredigt, wie Gott mich in den vollzeitlichen Dienst gerufen hat. Das war ein sehr ungewöhnlicher Weg. Das war nicht der orthodoxe Weg. Das war ein Weg, wo alle gesagt haben, ist doch verrückt. Du opferst deine sichere Karriere, die du eigentlich hättest, ja, mit Beamtenstatus oder quasi Beamtenstatus so ungefähr. Und das opferst du einfach und und gehst einfach in eine unsichere Zukunft hinein. Aber weißt du, was ist, wenn Gott ruft? Weißt du, dann ist nicht, oh ja, wovon werde ich leben? Oh nein, wie wird sich das finanzieren? Wie wird sich das tragen? Nein, wenn Gott ruft, verstehst du, dann musst du folgen und dann kannst du darauf dich verlassen. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten, dich zu versorgen. Amen. Halleluja. Vielleicht ruft er dich in ein neues Umfeld oder in eine vollzeitliche Berufung, in einen vollzeitlichen Dienst. Aber weißt du, du musst den Schritt gehen. Es wird nicht eines Tages der Engel vor der Tür stehen und sagen, jetzt ist der Tag. Sondern es bewegt sich hier in deinem Herzen. Und indem du, weißt du, und das ist der Schlüssel, indem du deinen Willen ihm auslieferst, indem du sagst, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, sondern dein Wille geschehe. Indem du immer wieder deinen Willen ihm auslieferst, sagt Philipper 2, Vers 13, bewirkt er in dir das Wollen und das Vollbringen. Er bewirkt, dass sein Wille in deinem Willen aufgeht. Er bewirkt, dass du mehr und mehr spürst, wow, das will ich eigentlich. Und dann ist es wichtig, dass du merkst, okay, das will ich eigentlich, aber hier ist eine Begrenzung, da ist eine Begrenzung, da ist eine Begrenzung. Weißt du, dann musst du es rausziehen. Weißt du, wie Schläuche, die du rausziehst im Krankenhaus, wenn du sagst, jetzt bin ich geheilt und jetzt ziehe ich die Schläuche raus. Das war jetzt keine Handlungsanweisung. Ja, aber es gibt so Zeugnisse. Ich habe gerade jetzt, Irina hat mir ein Zeugnis vorgelesen von einem Freund von uns, der genau das gemacht hat, tatsächlich, im Krankenhaus. Ja. Unter lauter Schläuchen und plötzlich hat er das Wort Gottes gelesen, es sprang ihn an und es wurde lebendig in ihm. Er wusste, hey, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Also bumm, bumm, bumm, bumm, nach Hause gegangen, nie wieder Probleme gehabt. Aber Achtung! Der Friede Gottes in deinem Herzen sei der Schiedsrichter. Das ist nicht was zum Nachmachen, wo du sagst, okay, dann mache ich das einfach auch und dann wird es bei mir genauso funktionieren. Sondern mach das, was Gott dir sagt. Ich sag dir auch nicht, hör dein Studium auf oder geh aus deinem Job raus oder beende deine sichere Karriere, wenn Gott es nicht sagt. Weißt du, Gott kann grenzenlos wirken durch dich, auch in ganz alltäglichen, normalen Situationen, ohne dass du dein Haus verkaufst und ohne dass du, was weiß ich, deinen Job aufgibst oder kündigst oder sonst irgendwas. Gott kann ganz normal in deinem Alltag durch dich wirken mit grenzenlosen Möglichkeiten, wenn du dich in deinem Denken nicht begrenzen lässt. Amen. Beispiel dafür wäre zum Beispiel, da gibt es ein Buch, auch am Büchertisch von ihm, Bruder Lorenz, ja, ein Mönch im 17. Jahrhundert, glaube ich, war es, das war kein Predigermönch, sondern der hatte einfach nur die Aufgabe im Kloster, die Teller zu waschen, den Abwasch zu machen. Aber er war so entschieden, Gott in seinem Leben die Oberhand zu geben und ihn durch ihn wirken zu lassen, dass er, während er einfach die Teller abgewaschen hat und das Geschirr abgewaschen hat, hat er einfach sich mit Gott unterhalten, hat gebetet, hat den Herrn gepriesen und gelobt. Und das hat er Tag ein, Tag aus gemacht. Und je mehr er das gemacht hat, umso mehr ist die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben offenbar geworden. Und die Herrlichkeit wurde so stark auf ihm, dass schlussendlich die Leute von überall her angereist kamen, um durchs Fenster des Klosters zu schauen und zu schauen, wie der Bruder Lorenz die Teller abwäscht, weil ein solcher Lichtglanz der Herrlichkeit auf ihm war. Und Gott hat ihn mächtig benutzt und wir wüssten heute von ihm nichts, wenn er nicht einfach das treu getan hätte, worin Gott ihn gestellt hatte und wenn er nicht das im Glauben an Gottes grenzenlose Möglichkeiten getan hätte. Weißt du, manchmal musst du genau in den begrenzten Situationen, in denen du jetzt gerade bist, treu sein und Gottes Herrlichkeit wird sich offenbaren. Aber du musst es im Glauben tun. Wenn du natürlich die Teller abwäschst und sagst, muss ich mir hier die Teller abwischen, meine Güte, ich habe doch ein ganz anderes Potenzial in meinem Leben, einen ganz anderen Beruf und kann doch nicht wahr sein. Oder hier in der Gemeinde, oh, Klos putzen ist ja völlig unter meiner Würde. Ich bin dazu berufen, vor Tausenden zu sprechen und so weiter. Weißt du, dann verpasst du die Gelegenheit, dass Gott durch dich wirken kann. Amen. Weißt du, du lebst nicht erst gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben, wenn du am Endpunkt deiner Bestimmung angekommen bist. Das wäre dann ungefähr der letzte Tag deines Lebens. Wenn du am Endpunkt deiner Bestimmung bist, der letzte Tag deines Lebens. Aber du willst ja nicht erst am letzten Tag deines Lebens gemäß deinem vollen Potenzial leben, sondern du willst ja jetzt damit anfangen. Amen, Halleluja. Also da, wo du bist, glaubst du ihm für Gottes grenzenlose Möglichkeiten. Und weißt du, wenn es eine Heilung braucht, damit du in das volle Potenzial hineingehen kannst, das Gott für dich hat, so wie bei Maria Woodworth-Edder, dann wird er dich heilen. Amen. Aber mach es nicht abhängig, weißt du, mach es nicht abhängig, sondern sag, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also das ist die volle Hingabe ist die Voraussetzung. Und deswegen gehört es zusammen, weißt du, deswegen gehört Demut und gemäß dem vollen Potenzial Gottes für unser Leben absolut zusammen. Die volle Hingabe an Gott, die volle Unterordnung an Gott öffnet den Weg für die vorbereiteten Werke in deinem Leben, damit du nur in ihn wandeln brauchst. Die volle Niederwerfung deines eigenen Willens sozusagen. Oder du sagst, Herr, nicht mein Wille soll geschehen. Weißt du, das Dumme ist manchmal in unserem Leben, wir sagen erst, mit dieser Entschiedenheit, Herr, nicht mein Wille geschehe in meinem Leben, wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht und alles total schwierig ist. Dann sagt man, oh, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich bin bereit zu tun, was du willst, weil alles um mich herum gerade so aussieht. Aber weißt du, wir sollten es auch tun, wenn alles um dich herum so gut aussieht. Gerade dann solltest du es unbedingt tun. Du solltest sagen, Herr, mache ich noch das Richtige? Es läuft alles so gut. Mein Job erfolgreich, Karriere erfolgreich, Kinder gut drauf, Familie gut drauf, alles bestens, Auto läuft, Halleluja, tolles Haus, was auch immer. Weißt du, dann solltest du dich niederwerfen vor Gott und sagen, Herr, tue ich den vollkommenen Willen Gottes für mein Leben? Nicht mein Wille geschehe, ich bin nicht hier auf der Erde, nur um einfach ein schönes Auto zu fahren, ein tolles Haus zu haben, tolle Familie und einen tollen Job. Sondern es gibt eine Bestimmung für dein Leben. Und gerade dann, weißt du, das ist eine der Dinge, die Menschen begrenzt. Gerade hier in der westlichen Welt, ich sage mal die gesamte westliche Welt nehme ich da mit rein. Die Bequemlichkeit des Alltags. Weißt du, es ist leicht zu sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, wenn du, was weiß ich, im Slum von Kalkutta lebst und nichts hast und sowieso eigentlich alles, was du um dich herum siehst, ist Tod, Krankheit, Schmerz, was weiß ich was. Dein Leben scheint einfach im Natürlichen keine Zukunft zu haben. Dann zu sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, dein Wille geschehe, ist vergleichsweise naheliegend. Nicht, dass es deswegen alle tun, es tun trotzdem nicht alle, aber es ist leichter, es zu tun. Jemand hat mal ein Mann Gottes, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, er hat sich mit einem chinesischen Mann Gottes unterhalten, Leiter in der chinesischen Hausgemeinde, und er hat zu ihm gesagt, oh, ich bewundere euch, ihr Chinesen, wie ihr unter Verfolgung Jesus dient, das ist der Hammer. Und da hat der chinesische Hauskirchenleiter gesagt zu ihm, der wirklich einer ist, der Jesus radikal nachfolgt, hier in Deutschland, hat zu ihm gesagt, weißt du was, wir bewundern euch noch viel mehr, dass du inmitten dieses Wohlstandes und inmitten dieser Gesellschaft, die so selbstzufrieden und satt ist, dass du so radikal Jesus nachfolgst. Wir in China, wir müssen uns ja auf Jesus verlassen, wir haben gar keine andere Chance. Aber dass du so radikal gehst, das finden wir noch viel stärker. Habe gedacht, wow, so habe ich es jetzt auch noch nie gedacht. Aber es ist interessant, verstehst du? Das zeigt dir, wie wichtig es ist, gerade dann, wenn dein Leben gut läuft oder wenn, weißt du, die Sicherheit, weißt du, selbst wenn dein Leben, das Problem in Deutschland ist, nicht nur in Deutschland, in der ganzen westlichen Welt ist, selbst wenn dein Leben nicht so gut läuft, gibt es so viel Sicherheitsanker im Natürlichen, auf die wir uns immer noch verlassen können. Dann gibt es die ärztliche Hilfe und dann gibt es die pflegerische Hilfe und dann gibt es die Pflegeheime und dann gibt es die Sozialversicherung und dann gibt es das Bürgergeld und dann gibt es die und dann gibt es das. Und ich sage nicht, dass das was grundsätzlich Schlechtes ist, aber ich sage dir was, in dem Moment, wo du beginnst, dich darauf zu verlassen, wirst du nicht mehr denken können gemäß Gottes unbegrenzten Möglichkeiten. Amen. Du kannst dann, weißt du, du sagst, ja, Amen, kannst klatschen, ja. Halleluja. Also du kannst dann zwar oberflächlich immer noch sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, aber in Wirklichkeit verlässt du dich auf diese ganzen natürlichen Dinge um dich herum. Du hast angespart, du hast das, du hast deinen Bausparvertrag oder was auch immer, keine Ahnung, deine Rentenversicherung und so weiter, privat auch noch vorgesorgt und alles finanziert, Haus durchfinanziert für die nächsten 20 Jahre, alles wunderbar. Also du kannst dich darauf verlassen und ohne dass du es merkst, verpasst du die Bestimmung Gottes in deinem Leben, weil Gott dich vielleicht nochmal in eine andere Dimension hineinruft und die ist mit Risiko verbunden. Und Risiko ist was wir sowieso gar nicht so gern hören hier in Deutschland. Oh, alles muss möglichst versichert sein, voll Kasko von der Wiege bis zur Bahre. Ja, am Ende noch die Sterbeversicherung. Ja. Halleluja, muss auch versichert sein. Amen. Und weißt du, ich sage nichts dagegen, dass es diese Sachen gibt, aber der Punkt ist, es kostet manchmal mehr Überwindung in einem solchen Umfeld wirklich, wirklich, wirklich gemäß dem vollen Potenzial Gottes für unser Leben zu leben, als es in einem Umfeld kostet, wo du sowieso keine Chance hast im Natürlichen. Amen. Aber weißt du, es ist entscheidend, dass du dich immer wieder an diesem Punkt siehst, dass du immer wieder an diesen Punkt kommst, dass du sagst, Herr, ich will gemäß dem vollen Potenzial Gottes für mein Leben leben, egal was. Und ich will mich von nichts ablenken lassen. Weder von den Sorgen des Alltags, von den Umständen, die mich scheinbar hindern, von Symptomen, von was weiß ich was, von Geldproblemen oder sonst was, noch von den Annehmlichkeiten des Alltags möchte ich mich davon abhalten lassen, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für mein Leben zu leben. Amen. Halleluja. Weißt du, die Angst, ein Risiko einzugehen, kann dein Leben verkürzen, wenn du sie nicht wegtust. Also in Sprüche 17,22 heißt es, ich lese es mal in dem Zusammenhang, du kennst die Stelle wahrscheinlich, haben wir schon öfters zitiert, aber jetzt mal in diesem Zusammenhang, da heißt es, ein fröhliches Herz dient der Gesundung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Amen. Jetzt pass gut auf. Wenn du gemäß deiner Bestimmung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, lebst, sprich gemäß den vorbereiteten Werken, gemäß dem Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, dann wirst du tendenziell immer ein fröhliches Herz haben. Weil du spürst, jawohl, ich bin auf der Spur dessen, was Gott für mein Leben hat. Und das macht dein Herz fröhlich. Aber wenn du nicht im Potenzial Gottes wirklich, und manchmal ist das völlig unbewusst, ist uns gar nicht bewusst, weil wir denken halt, so ist es halt, so lebt man halt hier in Deutschland, so macht man das halt, so ist es halt. Und wir merken das gar nicht, aber es schlägt unseren Geist nieder, heißt es hier. Wenn wir nicht gemäß dem vollen Potenzial Gottes für unser Leben leben, schlägt es unseren Geist nieder. Und ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Das heißt, es ist nicht gut für die Gesundheit. Das ist heute mal ein bisschen eine andere Art von Gesundheitsberatung, jenseits von Nahrungsergänzungsmitteln und Teechen und was weiß ich, Süppchen und sonst was, was du dir auch noch kochen kannst. Halleluja. Weißt du, auch die Angst um deine Gesundheit kann dich begrenzen in deinem Denken, was die Möglichkeiten Gottes angeht. Ja, ich muss mich schonen. Ja, ich muss gucken, mein Körper, ja. Ich will ja alt werden. Ich sag dir, bei dem Versuch, möglichst alt zu werden, kannst du dein Leben verkürzen. Amen. Weil vor lauter Schonen und vor lauter Gucken, oh, nur ja, nicht meine Energie zu schnell verbrauchen, am Ende geht sie mir irgendwann aus. Weißt du, lebst du nicht mehr gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben und das verkürzt dein Leben am Ende. Also du kannst alles tun. Ich hab mal den Bericht gehört, ich meine, das ist wirklich ein bisschen makaber, aber es ist wirklich so, von einem Mann, der hat wirklich, das war ein Finne, der hat einen ganzen Business damit begonnen, Leute darin zu beraten, wie man möglichst alt wird. Und er hat gesagt, ich habe die Methode und mit dieser Methode werde ich mindestens 120 Jahre alt. Und da hat er also ein Programm mit Ernährung und alle möglichen Sport und so weiter und alle möglichen Sachen hat er genau alles festgelegt. Mit diesem Programm werde ich 120 Jahre. Und ein wichtiger Punkt war auch regelmäßige Sauna. War ein Finne, ja. Die Finnen stehen ja auf Sauna. Unendlich, ja. Halleluja. Ein wichtiger Punkt war Sauna. Und er hat er alle gelehrt und gemäß, und wir werden uralt und so weiter. Und weißt du, was passiert ist? Eines Tages saß er in der Sauna und die Sauna hat Feuer gefangen und er ist gestorben. In der Sauna. Krass, ne? Weißt du, ich mache mich da nicht lustig, ich finde es nur sprechend irgendwie. Weißt du, je mehr du dich drauf fixierst, dein Leben zu retten, das hat schon Jesus gesagt. Wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Wer aus ständiger Angst um seine Gesundheit, und mein Schlaf und mein dies und meine Kraft und dies und jenes, wer aus ständiger Angst handelt, kann sein Leben verkürzen. Und damit sage ich jetzt nicht, dass du irgendwelche verrückten Sachen machen sollst, auch gesundheitlich, oder dass du nicht zum Arzt gehen sollst oder keine Medikamente nehmen sollst oder was auch immer. Das kann Gott alles benutzen, oder dass du keinen Sport machen sollst oder halsbrecherische Aktionen machen sollst, ja, bis es irgendwann mal zu spät ist, ja, oder gar irgendwelche Sachen machen sollst, was weiß ich, deine Lunge mit Gift einräuchern zum Beispiel, ja. Das wäre auch was, vielleicht nicht so unbedingt, weißt du, deine Lunge einräuchern mit Gift. Ja, da kannst du sagen, ja, ich glaube dem Herrn, der Herr mein Arzt, ja, aber der Herr dein Arzt sagt dir wahrscheinlich, hör mit dem Rauchen auf, das wäre besser. Amen. Oder dich mit Alkohol vergiften oder sonst irgendwas, weißt du, das ist es ja nicht. Aber ständiges Schonen, damit du lang lebst, kann auch deine Gesundheit beeinträchtigen. Angst vor Angriffe wäre noch ein Punkt. Angst vor Angriffe. Manche Christen sagen sich, oh, oder haben vielleicht sogar die Erfahrung gemacht. Ja, immer wenn ich vorangehe, dann greift der Feind so scharf an. Kennst du das? Ja, ich kenne es auch manchmal. Du gehst voran, voller Freude und plötzlich meinst du, oh, es gibt ja auch noch einen Teufel. Der meldet sich ja auch noch. Ja, der hat ja auch noch was dagegen. Ja, also gibt es einen Angriff. Aber weißt du, aus Angst vor Angriffen zu sagen, oh, ich halte lieber den Ball flach, dann werde ich nicht so angegriffen. Das ist ein Trugschluss. Das ist vielleicht kurzfristig, das ist scheinbar sicher, aber langfristig tödlich. Amen. Also dem Feind den kleinen Finger geben, bedeutet ihm die ganze Hand zu geben. Er nimmt die ganze Hand, das ist so. Weißt du, wenn du nicht gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben lebst, dann gibst du dem Feind Anrecht, dir zu schaden. Erst recht Anrecht. Du sagst, ja, ich gebe ihm Anrecht, indem ich vorangehe. Nein, du gibst ihm kein Anrecht. Du ärgerst ihn nur. Deswegen versucht er anzugreifen, aber er hat ja kein Anrecht. Du gehst einfach weiter. Geh einfach weiter. Okay, jetzt bin ich gerade in meine Berufung eingetreten, aber jetzt greift der Teufel so an. Was ist dein Rat? Geh einfach weiter. Lass dich nicht rausbringen. Gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben, wird auf die Dauer dem Feind in deinem Leben denn gar ausmachen. Und du hast dabei Freude. Und ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Amen, sagt zu deinem Nachbarn, du bist ein guter Kandidat, um gesund zu sein. Halleluja. Ich habe mal einen bekannten geistlichen Leiter, das war der geistliche Leiter damals von der Pensacola-Erweckung, der hat einen starken Satz damals gesagt in der Predigt, da waren wir damals in Amerika, da hat er das gesagt. Und dieser Satz heißt, the devil traffics in dry places. Mit anderen Worten, der Teufel bewegt sich an trockenen Orten. Also Menschen, die gemäß dem Potenzial Gottes für ihr Leben leben, leben an einem bewässerten Ort. Sie sind frisch, weißt du, sie gehen voran, sie haben Vision, sie erwarten Großes, sie stecken ihre Zeltpflöcke weit, sie sagen, jawohl, wo ist der nächste Baum zum Ausreißen? Wo ist das nächste, ja, nicht, dass du jetzt Bäume ausreißen sollst im Buchstäblichen, aber wo ist das nächste Stück Land zum Einnehmen? Ja? Das heißt, sie gehen an einen frischen Ort. Der Teufel bewegt sich an trockenen Orten. David war offensichtlich in einem trockenen Ort, als er da auf dem Dach stand. Er war nicht im Krieg. Du sagst, ja, nicht im Krieg sein ist eine gute Sache. Aber er war am falschen Platz. Er hätte da sein sollen. Es war ein trockener Ort. Er hat nicht gemäß seinem Potenzial gelebt. Er hat in seiner Bequemlichkeit gelebt. Es war ein trockener Ort. Der Teufel bewegt sich an trockenen Orten. Da kommt die Versuchung. Da kommen die Tricks des Feindes. Da werden sie plötzlich attraktiv, interessant. Da greift der Feind plötzlich an und du glaubst ihm. Weißt du, solange du vorangehst, glaubst du ihm gar nicht so einfach. Und du sagst, hey, ich habe was anderes zu tun, als mich damit zu beschäftigen. Amen. Sollte immer so sein. Weißt du, das heißt, Jesus hat schon gesagt, wenn euer Herr kommt, schaut, dass ihr dabei seid, zu arbeiten. Für ihn. Ich meine jetzt nicht deinen Job, das ist vielleicht auch ein Teil davon, aber schaut, dass ihr dabei seid, etwas zu tun. Er will euch finden bei solchem Tun, sagt Jesus. Er will euch dabei finden, während ihr gemäß dem Potenzial Gottes für euer Leben lebt. Der Feind schaut auch aus und er schaut, hey, ist da jemand, der gemäß seinem vollen Potenzial lebt? Das ärgert ihn. Er wird versuchen anzugreifen. Aber wenn du dich nicht rausbringen lässt und einfach weitergehst, hat er keine Chance. Wenn er aber jemand findet, wo er sagt, na gut, der ist eh schon, keine Ahnung, der weiß schon gar nicht mal, wozu er eigentlich bestimmt ist oder der lebt so vor sich hin, der lommelt so vor sich hin, wie auch immer, dann kann er ihn leicht cashen. Amen. Deswegen, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben leben, bedeutet, dass du die Angst vor Angriffen ihm auslieferst. Die Angst vor Krankheit, die Angst vor Risiko, die Angst vor Bequemlichkeit, die Angst vor Ablehnung auch. Oh, du wirst auch abgelehnt werden. Das ist jetzt kein prophetisches Wort. Aber ich sage, es ist eine Tatsache, wenn du wirklich für Gott vorangehst, wenn du wirklich Land einnimmst, dann wird es nicht immer allen gefallen, was du tust. Manche werden vielleicht nicht verstehen, was du tust. Als Irina und ich damals aus dem Studium raus, die unsere erste Gemeinde gegründet haben, haben viele nicht verstanden, was wir getan haben. Sie haben es einfach nicht verstanden. Ich bin ihnen nicht böse. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht verstanden, wenn ich von außen drauf geguckt hätte. Und wenn ich meine Prägung gehabt hätte. Verstehst du? Es gibt Unverständnis. Also kriegst du vielleicht manchmal Ablehnung. Dann, was du auch kriegst sicherlich, wenn du wirklich vorangehst, weil dann wirst du ja auch wirklich was bewirken. Und wenn du wirklich was bewirkst, dann wirst du auch Leute haben, die neidisch sind, die eifersüchtig sind und die dann beginnen, das zu kritisieren, was durch dich passiert ist. Sie werden das kritisieren, was Gott durch dich tun konnte, während sie selber vielleicht nie irgendwas durch Gott durch sich haben tun sehen, kritisieren sie diejenigen, durch die Gott was tut. Ich sag dir, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst und Gott tut was durch dich, dann wird das auch, was er durch dich tut, weil du ein menschliches Gefäß bist, wird nie perfekt sein. Das heißt, es wird immer irgendwas geben, was man vielleicht irgendwo kritisieren kann. Also mach dir nichts draus. Nimm's nicht persönlich. Sondern geh weiter und sag, Herr, ich gehe weiter und es wird immer besser mit mir und es wird immer stärker mit mir. Und weißt du, selbst wenn es gar nichts mehr zu kritisieren gibt, dann bist du so weit wie Jesus. Aber was haben sie mit Jesus gemacht? Sie haben ihn gekreuzigt. Das heißt, auch wenn du alles perfekt machst, ist keine Garantie dafür, dass du nicht noch kritisiert wirst. Es wird Ablehnung geben und in so einem Land wie Deutschland ist es sowieso, Neid und Eifersucht ist eine große Sache. Ja, einer, der ein bisschen den Kopf rausstreckt aus der Masse, mal ein bisschen was tut, was vielleicht sonst keiner getan hat, wird gleich draufgehauen. Und natürlich immer von denen, die nie irgendwas bewirkt haben. Gerade im Reich Gottes, die selbsternannten Häresiejäger, nenne ich mal, die immer überall suchen, was nicht stimmt, was nicht passt, selber nichts bewirkt in ihrem Leben, aber sich damit beschäftigen. Das sogar gibt es eigene Ministries dafür. Gibt es Webseiten, das sind eigene Ministries, die nur YouTube-Videos laden, in denen sie andere Dienste kritisieren. Und sie denken, das ist ja Ministry, weil sie müssen ja warnen vor den falschen Dingen, vor den Verführungen der Endzeit, vor den gefährlichen Charismatikern oder. Ja. Und wenn sie in Amerika sitzen, dann verdienen sie sogar gutes Geld, weil da gibt es so viele Klicks, dass sie sogar mit YouTube damit gutes Geld verdienen. Nur mit Kritisieren. Aber wenn du ihr Leben anschaust, in ihrem eigenen Leben an Frucht, weißt du, nichts. Also mach dir nichts draus. Geh voran. Freu dich. Wie hat Jesus gesagt? Wenn sie alles mögliche Böse über euch reden, dann freut euch und hüpft. Halleluja! Und wenn du nicht hüpfen konntest, dann wirst du in dem Moment geheilt. Wenn du ein Sprunggelenkproblem hattest, in dem Moment, wo du sagst, ich freue mich und hüpfe, Herr, dann wirst du geheilt. Weil dafür lässt er dich definitiv hüpfen. Noch ein letzter Punkt. Eine letzte Angst, die du wegtun musst. Auch wichtig. Die Angst vor Erfolg. Angst vor Erfolg. Manche, auch gerade Christen, haben Angst vor Erfolg, weil sie sagen, oh, wenn ich zu erfolgreich bin, dann ist die Gefahr, dass ich stolz werde. Und die Bibel sagt es auch. Es ist eine Gefahr, tatsächlich. Es ist eine Gefahr, wenn Leute erfolgreich sind, ist eine Gefahr, sich einzubilden, dass sie das bewirkt hätten. Und dann, das merkst du dann immer, wenn irgendwelche Dienste sagen, ja, wir sind so gesegnet vom Herrn, weil wir Punkt 1, 2, 3, 4, 5 beachten. Dann weiß ich schon, oh, gefährlich. Ich will nie so denken. Also wir sind nicht erfolgreich und bewirken nicht was im Reich Gottes, weil wir Punkt 1, 2, 3, 4, 5 beachten. Sondern wenn wir irgendwas bewirken für Gott, dann deswegen, weil wir uns Gott hingegeben haben und weil er in seiner Gnade durch uns Gefäße irgendwie wirkt. Und weil er irgendeinen Weg gefunden hat, durch uns zu wirken. Aber dafür kriegen wir nicht die Ehre. Wir sind nur der Kanal. Und ich sage, Und es sind auch keine geistlichen Punkte. Ja, weißt du, ich bin total misstrauisch all diesen Büchern gegenüber. Wenn du nur diese 5 Punkte beachtest, dann wirst du eine wachsende Gemeinde haben. Ah, ich hab so viele so Bücher ausprobiert. Das ist es nicht. Es ist Gnade Gottes. Ja, aber es muss doch einen Grund für die Gnade Gottes geben. Nein, nur Hingabe. Nix. Kein 1, 2, 3, 4, 5. Nix. Es gibt nie einen Grund, stolz zu sein, sondern jeden Tag neu einen Grund. Okay, Herr, bis hierher hast du geholfen. Was, wo geht's weiter? Ich will weiter darin bleiben, gemäß meinem Potenzial zu leben. Und wenn du weiter gehst, in deinem Potenzial zu leben, dann hast du gar keine Zeit, stolz zu werden. Weil dann siehst du schon wieder, was das Nächste ist. Und dann weißt du schon wieder, oh, das ist aber groß, Herr, da brauche ich dich wirklich. Schicki. Weißt du, Stolz ist natürlich eine Falle. Stolz bedeutet, letztendlich der Kern von Stolz ist, du verlässt dich auf deine eigenen Fähigkeiten. Du verlässt dich auf deine eigene Kraft. Und es kann als Christ schneller gehen, als du denkst. Aber das begrenzt dich. Es begrenzt dich, weil dann bist du ja nicht mehr in den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Das heißt, Stolz begrenzt dich. Amen. Vertrauen auf dich selber begrenzt dich. Aber ich sag dir was, Überdemut begrenzt dich auch. Ich sage mal so, Überdemut, sondern man sagt, oh, ich kann nichts, ich mache nichts, ich verkrieche mir abends unter der Bettdecke, bis Jesus wiederkommt, weil ich bin sowieso so ein armer Wurm, so schwach und alle in der Welt sind alle böse und oh, mein lieber Herr, ich kuschel mich ein bei dir und nur nie aus meiner Sicherheitszone raus. Das ist genauso Sünde, wie dich selber überschätzen. Überdemut ist genauso Sünde wie Stolz. Also tu die Begrenzung weg aus deinem Denken, wo du irgendwas entdeckst, Angst vor Erfolg, Angst vor Stolz, genauso wie Stolz. Angst ist nie Gott. Amen. Angst ist immer der Teufel. Gott kennt gar keine Angst. Der macht auch keine Angst. Gott macht dir nie Angst. Er gibt dir Ehrfurcht vor sich, aber Angst, Angst ist immer vom Teufel. Also Angst vor Stolz, Angst vor Erfolg musst du wegtun. All diese Begrenzungen zwischen deinen beiden Ohren hindern dich daran, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Was machst du? Du gibst sie Gott hin. Du löst dich davon. Du sagst, Herr, ich gebe dir, was auch immer da ist. Vielleicht ist dir gerade jetzt irgendwas bewusst geworden, während ich gepredigt habe. Das kann sein. Vielleicht auch nicht. Das macht nichts. Aber in jedem Fall, wir wollen jetzt an dieser Stelle, möchte ich dir die Gelegenheit geben, weil ich habe wirklich diesen Eindruck, wir sollen Gott nochmal ganz neu unser Leben hinlegen, unser Leben hingeben. Jeder Einzelne, auch du, der du über Livestream zuschaust. Ja, wir wollen Gott wirklich unser Leben ausliefern. Wir wollen sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe mit deinem Leben, sondern dein Wille in jeder Hinsicht. Ich will mich nicht limitieren lassen durch Angst vor Stolz, durch Angst vor Krankheit, durch Angst vor Ablehnung, durch Angst vor Angriffen des Feindes, durch meine natürlichen Umstände, durch die Sorgen des Alltags, Sorge um meine Familie, Sorge um meine Finanzen. Ich will mich nicht davon abhalten lassen, gemäß dem vollen Potenzial für mein Leben zu leben. Weil immer dann, wenn du nicht im vollen Potenzial für dein Leben lebst, dann lebst du außerhalb deiner Bestimmung. Und damit bist du auf einem rutschigen Terrain. Und heute Morgen will Gott jeden Einzelnen von uns auf einen sicheren Boden stellen. Amen. Halleluja. Bist du da dabei? Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass dein Geist dein Wort lebendig macht an jedem Einzelnen von uns, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns hast. Und diese Bestimmung, die du für jeden Einzelnen von uns hast, ist größer als wir selber. Das sage ich dir. Deine Bestimmung ist größer als du selber. Sie ist größer als deine Möglichkeiten. Sie ist größer als das, was du überhaupt nur erbitten oder erdenken kannst. Größer als das, was du für möglich halten kannst. Sie ist größer als das. Und Gott möchte einfach nur eins heute Morgen, dass du die Bremse löst, jede Bremse. Wo eine Bremse ist, vielleicht sagst du, jawohl, ich bin sowieso unterwegs, dann ist super. Aber wenn du denkst, boah, da könnte noch irgendwo eine Bremse sein, dann wollen wir heute zusammen wirklich diese Bremsen lösen. Wir wollen wirklich in dieses Potenzial für unser Leben hineingehen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen übrigens. Halleluja. Weil ich möchte dich wirklich auffordern, wirklich Gott einfach dein Leben hinzuhalten. Streck einfach mal deine Hände aus. Halleluja. Vater, wir halten dir unser Leben hin. Halt ihm einfach mal dein Leben hin. Sag, Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe mit meinem Leben. Ich will nicht unter dem Potenzial leben, das du in mein Leben hineingelegt hast. Und in dem Namen Jesus löse ich mich von allem, was mein Denken begrenzen könnte. Ich löse mich von jedem Limit in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Ich löse mich von jeder Angst um mich selbst. Ich löse mich von jeder Angst um meine Liebsten. Ich löse mich von jeder Angst um meine Finanzen. Ich löse mich von jeder Angst vor Ablehnung. Ich löse mich von jeder Angst vor Angriffen. Ich löse mich von jeder Angst um meine Gesundheit. Ich löse mich davon. Und ich sage, Herr, hier ist mein Leben. Du kannst mich führen. Durch deinen Frieden, durch deine Klarheit. In den vorbereiteten Werken. Du hast sie in Christus Jesus bereits geschaffen, dass ich nur in ihnen wandeln brauche. Und heute Morgen trete ich ein in diese vorbereiteten Werke. Halleluja, Halleluja. Wolfgang, ihr könnt das Pult nach oben tun. Halleluja. Wenn du möchtest, wenn du wirklich einfach ein Zeichen setzen möchtest, wo du Jesus einfach dein Leben hingibst und wo du sagst, jawohl, ich gebe dir mein ganzes Leben. Jawohl, du sollst die Nummer eins sein und nicht nur das, sondern jeder Tag meines Lebens soll gemäß dem vollen Potenzial Gottes für mein Leben gelebt werden. Und du möchtest einfach ganz neu Jesus dein Leben ausliefern, egal was dein Hintergrund ist, was deine Umstände sind. Dann darfst du einfach gerade auch hier nach vorne kommen, darfst einfach den Altar füllen, darfst knien, darfst stehen, darfst geben, darfst deine Hände ausstrecken, wie auch immer. Einfach als ein Zeichen, wo du sagst, jawohl, ich gebe mich dir hin. Halleluja. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube gerade jetzt, dass du die Begrenzungen von meinem Denken wegnimmst. Ich glaube gerade jetzt, dass du das Unmöglich, wo immer noch der Feind ein Unmöglich hineingeschrieben hat in mein Denken, wo immer noch der Feind Grenzen hineingelegt hat in mein Denken, ich glaube dir dafür, dass du das jetzt rausnimmst. Dafür wollen wir ihm jetzt glauben. Dafür wollen wir ihm jetzt glauben. Während wir einfach uns hingeben, wollen wir ihm dafür glauben, dass er das tut. Halleluja. I surrender all to you. Ich gebe mich dir ganz hin. Everything I live to you. Ich gebe mich dir ganz hin. Withholding nothing. Withholding nothing. Oh, withholding nothing. Withholding nothing. Ich halte nicht zurück. Ich gebe jede Angst und alle Bedenken um mich selbst. Ich gebe dir jede Angst um mich selbst, um mein Leben. Und ich löse mich von jeder Angst. Ich löse mich von jeder Angst um mich selbst. Halleluja. Ich vertraue dir. Halleluja. Ich vertraue dir. Ja. Schütt ihm einfach dein Herz aus, wo du ihm etwas sagen möchtest, wo du ihm etwas geben möchtest. Lass es einfach los und tu das in dem Glauben, wenn du betest, wenn du ihm diese Angst gibst oder jene Sorge gibst, dann tu das in dem Glauben, dass es jetzt rausnimmt aus deinem Herzen. Er nimmt es jetzt raus aus deinem Herzen. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns heute hier wie neugeborene Kinder weggehen lässt, Herr. Herr, die das volle Potenzial ihres Lebens noch vor sich haben und die keine Vorstellung von irgendwelchen Begrenzungen haben, Herr. Die keine Vorstellungen von irgendeinem Unmöglich, von irgendeinem Limit haben, Herr. Herr, lass uns wirklich heute an diesen Punkt kommen, Herr. Herr, wo wir in dieser völligen Freiheit in unsere Zukunft schauen, Herr. Und Vater, das ist unabhängig davon, Herr, wie unsere Umstände jetzt gerade aussehen, Herr. Es ist unabhängig davon auch, Herr, wie vielleicht die Symptome unseres Körpers momentan aussehen mögen. Vielleicht bist du hier und du hast vielleicht eine langwierige Krankheitsgeschichte, in der du steckst. Chronische Probleme. Und irgendwie ist es reingekommen, dass du denkst, dass diese Krankheit deine Berufung hindern könnte. Aber ich sage dir, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge so oder so. Das ist eine Lüge, solange du noch nicht geheilt bist. Und es ist auch eine Lüge erst recht, wenn du geheilt bist. Und durch die Wunden von Jesus bist du ja bereits geheilt. Halleluja. Das heißt, es ist eine Lüge. Und ich zerbreche diese Lüge über deinem Leben. Ich zerbreche diese Lüge über deinem Leben. In Jesu Namen. No limits. No limits. Caramando sarara la basia carara la basia rara ora la basia carara la basia carara rara oh carara rara keine Begrenzung oh carara rara lass alles los. Ich schütt mich aus, schütt mein ganzes Leben aus. Halleluja, noch eine halbe Minute hast du Zeit, wirklich Gott einfach dein Herz auszuschütten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, geh da mit rein. Wir geben uns Jesus hin als lebendige Opfer. Das, sagt Paulus, ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist vernünftig. Weißt du, was Menschen manchmal sagen, was angeblich vernünftig ist, ist gar nicht unbedingt vernünftig. Sie sagen dir, vernünftig ist das, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. In deinem Leben zu gehen. Aber das, was Menschen sagen, was vernünftig ist, ist nicht immer vernünftig bei Gott. Manchmal ja, aber manchmal auch nein. Aber was ganz sicher vernünftig ist in den Augen Gottes, ist, dass du deinen Leib hingibst als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Lebendiges Opfer für ihn. Das sagt Römer 12, Vers 1. Gebt eure Leiber hin als Gott wohlgefällige Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh ja, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns gerade jetzt begegnest, an diesem Punkt der Hingabe, Herr. Und dass du ganz neu mit deiner Kraft auf uns kommst, Herr. Auch mit deiner gesundmachenden Kraft. Vater, wo diese Mächte auch, die uns noch überschattet haben, mit Krankheit, mit Symptomen, mit Schwierigkeiten in unserem Leben. Herr, wo sie weichen müssen, weil wir uns erheben in die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gerade jetzt erheb dich im Geist, während wir jetzt dieses nächste Lied singen. Jetzt ist der Moment, weißt du hast dich Gott hingegeben. Jetzt erhebst du dich im Geist in die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Und Gott wird mit seiner Kraft kommen und wird dir begegnen mit seiner Kraft. Und wird dir Klarheit geben. Wird dich heilen, wo er dich heilen muss. Wird dich freisetzen, wo er dich freisetzen muss. Und wird einfach diese Macht der Limits über dein Leben brechen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Glaube nur, auch wenn die Stürme toben, glaube nur, er hat alles vollbracht. Glaube nur, der Größere lebt in dir. In ihm hast du den Sieg. In ihm hast du den Sieg. Glaube nur, grenzenlose Möglichkeiten. Sieh mit den Augen des Geistes. Oh, sieh mit den Augen des Geistes. Oh, sieh mit den Augen des Geistes. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Oh, was gerade erst begonnen. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Streck dich aus. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, Gott bricht ein in dein Leben mit seinen grenzenlosen Möglichkeiten. Oh, Jesus. Ganz neu. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, Jesus. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Halleluja. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, sie sind gesprengt. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Grenzenlos. Oh, grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, Jesus. Grenzenlos. grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh Jesus, grenzenlos. Oh Jesus, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh, grenzenlose Wirklichkeit. Oh Jesus. Jesus, grenzenlose Wirklichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Oh, du wirst deine Bestimmung erfüllen. Oh, in den grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Oh, im Potenzial Gottes für dein Leben. Oh, grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Oh, Jesus. Halleluja. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Grenzenlos. Oh, das ist ein neuer Aufbruch in deinem Leben. Oh, das ist ein neuer Aufbruch in deinem Leben. Halleluja. In Jesu Namen. Hinein, oh, in seine grenzenlose Möglichkeit. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, grenzenlos, grenzenlos. Oh, das wird immer noch stärker. Halleluja. Gott ist wirklich dabei, hier etwas freizusetzen. Gott ist wirklich dabei, hier etwas zu sprengen. Halleluja. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Halleluja. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, Jesus. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Grenzenlos. Oh, Jesus. Jesus. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Grenzenlos. Oh, Jesus. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, Jesus. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Oh, Jesus. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, du wirst deine Bestimmung erfüllen. Grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Grenzenlos. Oh, Jesus. Grenzenlos. Grenzenlos. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, refire. Halleluja. Jesus. Grenzenlose Möglichkeit. Oh, grenzenlose Möglichkeit. Ah, Jesus, Jesus. Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seid ihr bereit für grenzenlose Möglichkeiten hier? Oh, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh, Jesus, grenzenlos. Oh, Jesus. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Halleluja. Halleluja, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh Jesus, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlose Möglichkeiten. Oh Jesus, oh grenzenlos, grenzenlos. Oh, Jesus, grenzenlos, grenzenlos. Oh, Jesus, Halleluja. Oh, Jesus. Grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh, Jesus, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Oh, Jesus, grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos, grenzenlos. Grenzenlos, grenzenlos. Oh, Gottes Kraft ist hier. Gottes Kraft ist hier, Gottes Kraft ist hier. Halleluja. Oh, empfang diese Freisetzung. Come on. Oh, da ist grenzenlose Freisetzung für grenzenlose Möglichkeiten. Auch für dich über Livestream. Oh, grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Möglichkeiten. Oh, Shekarabasi, Karabasi, Kanamandololo. Eh, Karabasa, Karadaramandololo. Oh, Rabasara, Rabasara. Und du bist gerade vielleicht von der Empore runtergekommen und du wolltest einfach eintauchen in diese grenzenlosen Möglichkeiten. Lass sie mal von hinten nach vorne auch durchkommen, dass sie auch empfangen können, gerade auch die, die auf der Empore waren. Halleluja, Halleluja. Wer noch nicht empfangen hat, der ganz hinten ist, vielleicht von der Empore runtergekommen ist, komm einfach nur nach vorne. Halleluja, grenzenlose Möglichkeiten. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Grenzenlos. Oh, grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Oh, grenzenlos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Grenzenlos. Oh, noch jemand? Grenzenlos. Oh, Jesus. Grenzenlos. Oh, oh, Jesus. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Halleluja. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Oh, die Grenzen sind gesprengt. Frei und los, Jesus. Halleluja. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt gehen wir in dem Namen Jesus gegen jede chronische Krankheit, gegen alles, was Menschen hier versucht hat, wirklich aus ihrer Bestimmung zu bringen, gegen jede Macht von Krebs. Streckt mal eure Hände aus, erhebt mal eure Stimme im Geist. Oh, Vater, in dem Namen von Jesus nehmen wir jetzt Autorität über jede Krankheit, die der Teufel in das Leben von Menschen hineingebracht hat, vielleicht weil sie nicht in ihrem Potenzial gelebt haben oder auch aus anderen Gründen, um zu verhindern, dass sie in ihrem vollen Potenzial leben. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir zerbrechen die Macht dieser Krankheit in Jesu Namen. Wir zerbrechen die Macht von Krebs über diesen Menschen jetzt in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, wir zerbrechen das Joch von Diabetes jetzt in dem Namen Jesu Christi. Oh, wir zerbrechen dieses Joch von MS in dem Namen Jesu Christi. Wir zerbrechen dieses Joch von blindmachenden Krankheiten. Wir zerbrechen dieses Joch von chronischen Fibromyalgie, Gelenkentzündungen, Rheumata, in dem Namen Jesu Christi, diese verkrüppelnden Krankheiten, in dem Namen Jesu Christi, wir brechen ihre Macht jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, wir nehmen Autorität über jedes Organ hier in diesem Raum. Wir befehlen Herzen in die Ordnung Gottes zu kommen, zu schlagen gemäß der Ordnung Gottes. Wir befehlen Nieren, Lebern, inneren Organen jeglicher Art normal zu funktionieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir für deinen Sieg. Halleluja. Oh, wir danken dir für deinen Sieg. Oh, wir danken dir für deinen Sieg. Nimm das im Glauben. Halleluja. Danke für deine Heilung. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, oh, wir danken dir, Jesus, für dein Wirken. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, und in deinem Wort steht, wenn du erhöht sein wirst, Herr, wenn du auferstanden sein wirst, dann wirst du alle zu dir ziehen. Und ich glaube, dass hier heute noch Menschen in diesem Raum sind und du fühlst dich immer noch wie abgeschnitten von Gott. Du bist fern noch von ihm. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben eine bewusste Entscheidung getroffen, wirklich Jesus nachzufolgen, weil Jesus ist der Schlüssel für das Leben mit Gott. Du kannst Gott nicht finden ohne Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und vielleicht bist du heute hier und du bist noch wie weit weg. Du bist noch wie verloren in dieser Welt und du hast diese Dinge gesehen und diese Dinge gehört. Aber deine eigene Seele, weißt du, wenn du heute nach Hause gehen würdest und wenn du heute deinen letzten Atemzug tun würdest, du hättest nicht die Gewissheit in deinem Herzen, dass du dann bei Gott sein würdest und dass er dann sagen würde, jawohl, mein geliebter Sohn, jawohl, meine geliebte Tochter, du gehörst zu mir. Du hast nicht diese Gewissheit, dass du zu ihm gehörst. Du hast nicht diese Sicherheit. Aber Gott möchte dir diese Sicherheit geben und er möchte, dass du den Weg findest. Und dieser Weg ist Jesus. Dieser Weg ist Jesus Christus. Und er ruft dich in seine Nachfolge. Er ruft dich an sein Herz. Er ruft dich in die Beziehung zu ihm hinein. Das Wort Gottes sagt, wer ihn aufnimmt als seinen Herrn und Erlöser, dem gibt er die Macht, als ein Kind Gottes zu leben. Und wenn du noch nicht diese Sicherheit hast, dass du als ein Kind Gottes lebst in dieser Welt, in diese Sicherheit hast, dass du zu ihm gehörst und dass du in alle Ewigkeit bei ihm sein würdest, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und du sollst heute hinausgehen von hier, nach Hause gehen von hier, in dieser Sicherheit, in dieser Gewissheit, dass er dich aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen hat und in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da für mich betest, ich brauche Jesus, ich brauche ihn, ich brauche Gott, ich brauche ihn und ich möchte, dass er die Nummer eins ist in meinem Leben, dann streck einfach deine Hand aus, da wo du bist, sodass ich sehen kann, dass ich für dich beten kann. Ja, streck deine Hand aus, Gott sieht deine Hand da, auch da drüben, überall. Gott sieht eure Hände. Streck einfach deine Hand weit aus zu ihm. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand da. Gott sieht einfach deine Hand. Halleluja, weil du streckst dich aus zu ihm und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Lass sie ruhig hier vorne, lass sie ruhig, ist alles gut. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für all diese Hände, die gehoben sind, Herr. Herr, als ein Ausdruck, jawohl, wir brauchen dich, wir wollen dich, wir wollen wirklich die Nummer eins, wir wollen dich die Nummer eins in unserem Leben sein lassen. Halleluja. Danke, Herr, dass du nicht nur der Heiler bist, sondern dass du auch der Erlöser bist, Herr. Der Erlöser, der Befreier, Herr. Oh, der uns von der Macht der Sünde errettet. Halleluja. Und ganz schnell, einfach jeder, der seine Hand jetzt gehoben hat, der sagt, jawohl, ich möchte gerade jetzt Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Komm einfach ganz schnell, da wo du bist, komm einfach schnell zu mir hier nach vorne. Ich möchte dir einfach ganz kurz die Hand auflegen und für dich beten und mit dir beten. Einfach wenn du das heute festmachen möchtest, wirklich diesen Weg der Nachfolge mit ihm, kommt einfach hier nach vorne. Kommt hier ganz nach vorne. Halleluja, sodass ich hier die Hand auflegen kann. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Kommt ruhig nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich, keine Angst. Halleluja. Ja, Halleluja. Kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Ist noch jemand da? Komm einfach nach vorne. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm einfach. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Ist noch jemand da? Dann komm einfach nach vorne, ganz schnell. Ja, die anderen können zum Platz gehen, aber ihr kommt einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ihr anderen, einfach, um sie zu unterstützen hier vorne, bleibt einfach stehen an eurem Platz. Bleibt einfach einen Moment stehen an eurem Platz. Ja, oder erhebt euch wieder, wenn ihr sitzt. Einfach, weil wir wollen wirklich diese kostbaren Söhne und Töchter heute Morgen wirklich im Machtbereich des Sohnes seiner Liebe willkommen heißen. Wir wollen wirklich, dass sie heute Morgen hier wirklich Jesus erleben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser und dass sie hier nach Hause gehen in dieser Gewissheit, jawohl, ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm und nicht zu niemand kann mich mehr trennen von ihm. Und deswegen, ihr, die hier vorne seid, seid ihr auch nach vorne gekommen? Du kommst noch nach vorne? Okay. Halleluja. Okay. Einfach alle, die hier dazukommen, schließ deine Augen einen Moment. Und wir wollen einfach zusammen ein Gebet beten und zusammen ein Gebet sprechen. Und du sprichst es mir einfach laut nach und du sagst einfach, Herr Jesus Christus, du bist der Weg zu meinem Vater im Himmel. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. wo ich gesündigt habe, wo ich nicht als dein Kind gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe. Danke, dass du Jesus gesandt hast als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Wenn ich der einzige Sünder hier auf der Erde gewesen wäre, so hättest du doch Jesus gesandt, um mich zu erlösen. So kostbar bin ich dir. Danke dafür, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und danke, dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann. Heute empfange ich dieses neue Leben. Heute empfange ich dieses göttliche Leben. Heute sage ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt: Herr Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Erlöser. Ich folge dir nach. Ich gehöre zu dir. Und du nimmst mich mit dir zum Vater. Danke für deinen Geist, der jetzt meinem Geist die Gewissheit gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und in dem Namen Jesu Christi segne ich dich jetzt mit dieser Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. In dem Namen Jesu Christi segne ich dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, oh, die dich befähigt, den Weg der Nachfolge zu gehen. Ich segne dich mit der Liebe des Vaters, mit der Gemeinschaft seines Geistes. Ich segne dich, dass du deinen Weg gehst und nichts und niemand wird dich stoppen können. In Jesu Namen. Und am Ende wirst du seine Stimme hören. Recht so, meine treue Magd, geh ein zu deines Herrn Freude. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen kostbaren Sohn Gottes. Du musst nicht beten, ich bete für dich. Danke, Herr, dass du ihn erfüllst mit deiner Liebe, erfüllst mit deiner Kraft, erfüllst mit dieser himmlischen Gewissheit, Herr. Oh, dass er dein Sohn ist, dass ihn nichts und niemand von dir trennen kann. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Heiliger Geist. Ich preise dich, Herr, ich preise dich für dein Werk. Ich preise dich für dein Werk. Ihr anderen, die am Platz seid, streckt einfach eure Hände aus zu denen hier, die hier vorne sind, betet im Geist für sie. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, für die Erneuerung des Heiligen Geistes, die Waschung der Wiedergeburt, Herr, die Kraft des Blutes Jesu. Danke, Herr, dass er seinen Weg gehen wird, Herr. Danke, Herr, dass du ihn versetzt hast aus dem Machtbereich der Finsternis und hinein in den Bereich des Sohnes deiner Liebe. Und nichts und niemand kann ihn mehr davon trennen, nichts und niemand kann ihn mehr daraus ziehen. In dem Namen Jesus. Halleluja, danke, Herr, für deine ewige Herrlichkeit, Herr, die du in ihr Leben gelegt hast. Ja, wie du sagst in deinem Wort, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Danke, Herr, dass von diesem heutigen Tag an, Herr, dein Geist in einer ganz neuen Weise über sie kommt, Herr. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ja, du wirst lobpreisen, du wirst singen, du wirst tanzen in seiner Gegenwart. Halleluja, weil die Freude am Herrn ist deine Stärke. In Jesu Namen, danke Vater für deinen Geist, danke für deine Kraft, Herr, danke Herr für das neue Leben, Herr, danke für diese Gewissheit deiner Liebe in ihr, Herr, danke Vater, dass du sie jetzt füllst mit der Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, danke Vater, dass der Schleier zerrissen ist, Herr, ja, der Vorhang ist zerrissen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass sie glasklar deine Liebe zu sich sieht, Herr. Dass sie glasklar sieht, Herr, wie sehr du sie liebst, Herr. Glasklar, wie sehr du sie liebst. In allem, trotz allem, durch alles. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für diese Kraft, Herr. Danke, Herr. Oh, puh. Danke für deinen Geist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für dein neues Leben, Herr. Danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Oh, und er sagt zu dir, meine Tochter, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Geh ein in die Freude deines Herrn. Jetzt empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Empfange seine Liebe. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein neues Leben, Herr, für die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Für die Gewissheit, Herr. Herr, dass du mit ihr bist, Herr. Dass du für sie bist, Herr. Oh, dass du hinter ihr stehst, dass du vor ihr hergehst und dass du an ihrer Seite bist, Herr, in allem. Und sie geht in den vorbereiteten Werken, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Kraft Gottes über dich. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Segne sie, Herr, mit der Fülle deines Geistes, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Und für euch alle, die jetzt hier vorne seid, wenn ihr das möchtet, wird gerne noch weiter für euch gebetet. Wir haben hinter euch jetzt ganz liebe Mitarbeiter von mir noch positioniert, die gerne noch bereit sind, für euch persönlich auch zu beten, die euch auch noch was Kleines schenken wollen, wo ihr einfach noch ein paar Infos habt, auch wie ihr jetzt einfach in diesem Leben mit Jesus weitergehen könnt. Also ihr dürft euch einfach mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht. Da hinter dir ist die Silke, hier ist der Dieter. Ja, genau. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach mit ihnen noch rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und da einfach noch zusammenbeten. Wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja. Geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Komm, geben wir mal Jesus noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Oh, du bist gut. Oh, du bist so gut. Halleluja. Oh, Gott ist am Wirken. Oh, ich sag's dir, Gott ist am Wirken. Er steckt unsere Zeltpflöcke weiter, er erweitert unsere Grenzen, er erweitert unser Denken. Weißt du, er führt uns in neues Land hinein. Ich sag dir, jetzt ist die Zeit, wirklich aufzuspringen auf den Zug der Erweckung, der bereits rollt. Amen. Weißt du, Erweckung ist bereits da. Halleluja. Sein Geist ist voll da, seine Kraft ist voll da. Menschen werden gerettet, Menschen werden geheilt, Zeichen und Wunder passieren. Die gute Nachricht wird ausgebreitet überall. Das ist Erweckung. Amen. Ich habe jetzt gerade am Freitag hat die Astrid was und am Samstag die Silke was erlebt. Eine Frau, die, das ist auch ein Zeichen dafür, wie Gott wirklich sein Wirken ausbreitet. Eine Frau war in Erlangen in der Uniklinik, nichtgläubige Frau, in Erlangen in der Uniklinik, brauchte eine Operation am Steißbein, weil sie da einen Tumor hatte und sitzt in der Cafeteria in der Uniklinik in Erlangen, ja, um einen Kaffee zu trinken. Und während sie in der Cafeteria sitzt, hört sie mit einem Ohr so mit, wie am Nachbartisch sich Leute darüber unterhalten, was für gewaltige Wunder Gott bei Glory Life tut. In der Cafeteria in der Uniklinik in Erlangen. Und sie wird hellhörig und sie sagt, sie geht auf die zu und sagt, ich möchte gern mehr wissen und sie geben mir einen Flyer mit und am Freitag hat sie angerufen in der Gebetshotline. Astrid hat für sie gebetet, hat ihr das Evangelium erklärt. Am Samstag hat sie nochmal angerufen in der Hotline. Silke war am Telefon und hat ihr nochmal kurz das Evangelium erklärt und hat sie zu Jesus geführt und sie hat jetzt Jesus angenommen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Weißt du, Gott hat alle Mittel und Wege, weißt du, wie er wirken kann. Also, gib das Zeugnis weiter. Weißt du, du weißt nie, wer mithört. Irina und ich, wir haben das mal im Urlaub gemacht, das ist schon Jahre her, da waren wir in einer Wohnung und es war ganz praktisch, da war ein Balkon und da war so eine Wand und daneben war die andere Wohnung und du konntest einander nicht sehen. Das waren also Urlaub, aber du wusstest, da auf der anderen Seite sind auch welche, die Urlaub machen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt setzen wir uns da hin und jetzt tun wir uns einfach gegenseitig unser Zeugnis erzählen, wie wir zu Jesus gekommen sind. So, wie bist du zu Jesus gekommen? Und dann haben wir erzählt, und du hast gemerkt, auf der anderen Seite, wie die Ohren immer größer wurden, so ganz, ganz still und ganz ruhig. Halleluja. Also sie haben es gehört. Amen. Sie haben es gehört. Und so, weißt du, mach deinen Mund auf. Amen. Wie viele von euch wollen wirklich kühn sein? Kühn, weißt du, Kühnheit. Maria Woodworth Etter war eine Frau göttlicher Kühnheit. Weißt du, wir brauchen Kühnheit. Diese Frau, die ist in Bereiche reingegangen, da haben alle sie gewarnt, haben gesagt, da darfst du nicht hingehen, da kommst du nicht lebend wieder raus. Sie ist reingegangen und das Evangelium hat sich durchgesetzt und die Menschen haben sich bekehrt. Weißt du, hab keine Angst. Was kann dir schon passieren? Weißt du, das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass Menschen dich für ein bisschen blemblem halten. Ein bisschen Ablehnung. Weißt du, was ist das schon? In Deutschland, ich meine, also es ist doch immer noch relativ selten, dass wenn du dein Zeugnis in Deutschland gibst, dass du gleich umgebracht wirst oder dass du was weiß ich was, für Nachteile hast. Also wovor haben wir eigentlich Angst? Amen. Lass uns unser Zeugnis weitergeben. Lass es uns ausposaunen. Halleluja. Paulus hat zu Timotheus gesagt, zur Zeit und zur Unzeit. Du musst also auch nicht immer überlegen, oh, wollen sie es jetzt hören oder wollen sie es nicht hören? Vielleicht wollen sie es in dem Moment nicht hören, aber sie werden sich daran erinnern, wenn sie es hören wollen. Amen. Dann werden sie sich daran erinnern. Halleluja. Amen. Wie von euch wollen diese Kühnheit? Komm, lass uns mal unsere Hände ausstrecken. Ich hatte das gar nicht vor, aber ich glaube, ich soll wirklich hier zum Schluss, ich soll wirklich für einen Geist der Kühnheit beten. Halleluja. Danke, Vater, für diesen Geist der Kühnheit, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich, ja, wie es heißt in der Apostelgeschichte, diese, die den ganzen Erdkreis durcheinander gebracht haben, sind auch in unsere Stadt gekommen. Halleluja. Oh, das sollen sie erstmal von uns sagen. Halleluja. Oh, die... Herr, bring den Leib Christi raus aus jedem Hinterhof, Herr, raus aus jeder Defensive, Herr, bring uns rein in die Offensive, Herr, lass uns kühn und mutig dein Wort weitergeben, Herr, lass uns die Kranken heilen, die Gebundenen befreien, die Toten auferwecken, so wie du es gesagt hast, umsonst haben wir es empfangen, umsonst geben wir es weiter, in Jesu Namen, sag mal, ich gebe es weiter. Mit Kühnheit, wo auch immer ich hinkomme, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt gebe ich dir noch die Möglichkeit, deine Hingabe an Gott auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, indem du ein finanzielles Saatkorn hineinsäst in diesen Boden. Weißt du, das ist, das Wort Gottes sagt, wenn wir ein Saatkorn säen in einen guten Boden, dann wird Gott dieses Saatkorn explodieren lassen. Letztendlich, weißt du, letztendlich ist es ein Saatkorn der Hingabe, so wie du dich gerade Gott hingegeben hast. Finanzen zu geben ins Reich Gottes ist ein Ausdruck unserer Hingabe, weil in Finanzen sehen wir unser Leben hier auf der Erde. Wir sehen darin unser Leben. Deine Finanzen bedeuten ein gewisses Leben. Sie bedeuten eine Lebensqualität. Sie bedeuten Möglichkeiten, die du hast in diesem Leben. Und indem du etwas davon Gott gibst, hingibst, gibst du etwas von dir selber hin. Und Jesus sagt, ich werde das explodieren lassen, nämlich 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das heißt, es wird gewaltige Frucht bringen und es wird sich in deinem Leben gewaltig multiplizieren. Und das kannst du glauben. Und wenn du das glaubst, dann darfst du jetzt säen. Wenn du es nicht glaubst, dann lass bleiben. Aber wenn du es glaubst, dann säe. Dann säe, dann gib deine Saatkörner ins Reich Gottes, dann säe deinen Zehnten ins Reich Gottes, dann säe deine Opfer ins Reich Gottes und du wirst sehen, wie Gott es explodieren lässt. Amen. Halleluja. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du hier vor Ort bist, auch hier auf der Empore, überall hier im Raum. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst in bar geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen, kannst die ausfüllen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause, die andere Hälfte tust du in den Eimer rein. Die Hälfte, die du nach Hause nimmst, da ist die Kontonummer drauf, überweist du es einfach in den nächsten Tagen und dann kriegst du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres auch, kannst du bei der Steuer einsetzen, wenn du uns deine Adresse angegeben hast. Wenn du über Livestream zuschaust, da werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst überweisen mit der IBAN ganz einfach oder du kannst PayPal nutzen mit deinem Handy oder du kannst mit deinen Kreditkartendaten auf unsere Homepage gehen und dort untergeben dein Saatkorn säen. Tu einfach das, was er dir gezeigt hat. Und während wir jetzt einfach die Eimer durchgehen, haben wir noch ein kleines Video vorbereitet, das wir anschauen zusammen, und zwar von unserer Kinder- und Jugendfreizeit, die letzte Woche stattgefunden hat. Okay? Also, Eimer frei, Video ab und genießt es.